2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast. Mit Harro, Plädoyer für Planwirtschaft. So, herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Ich begrüße heute ganz herzlich den Helmut Dunkhase. Hallo Helmut. Hallo. So, und ich rede heute mit Helmut über das große Thema der Planwirtschaft. Aber bevor wir jetzt so richtig in das Thema einsteigen, stelle ich unseren Gast, den Helmut Dunkhase, noch ein bisschen vor. Ich habe nämlich etwas recherchiert und bin auf interessante Sachen gestoßen zum Helmut. Und zwar, ja, jetzt erstmal, der ist 1944 dörflich in Niedersachsen geboren. Mit 22 ist er dann nach West-Berlin zum Studieren und hat sich da auch politisiert, 67, am 2. Juni, als der Benno Ohnesorg gestorben ist, getötet wurde. Und 71 ist Helmut dann zur Sozialistischen Einheitspartei West-Berlin, die SEW, eingetreten. War dann mal kurz bei PDS und, korrigier mich, Helmut, 95 dann Mitglied der DKP geworden. Helmut hat bis 2007 als Gymnasiallehrer gearbeitet und ist vor allem fit in den Fächern Mathematik, Informatik und Musik. Interessant ist, dass 2006 hat Helmut ein wichtiges Buch übersetzt, und zwar von zwei schottischen Autoren. Einmal von Paul Cockshott und von Alan Cottrell. Und zwar hat er das ins Deutsche übersetzt, Alternativen aus dem Rechner. Ein ganz wichtiges Buch. 2021 hat Helmut im Papirossa Verlag dann ein eigenes Buch veröffentlicht. Das ist Plädoyer für Planwirtschaft. Vom Umgang mit Widersprüchen in DDR, Sowjetunion und in der Volksrepublik China. Und eben dieses Buch, Plädoyer für Planwirtschaft, wird auch heute ein bisschen die Grundlage sein für das, was ich mit Helmut besprechen möchte. Ja, wir haben in der Kommunistenkneipe immer mal wieder Folgen dabei, die sind etwas leichter bekömmlich. Da kann man parallel dazu aufräumen, Wäsche zusammenlegen. Ich befürchte ein bisschen, die heutige Folge könnte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfordern. In der vorherigen Auseinandersetzung und Planung der Folge mussten Helmut und ich uns ein, zwei Mal hin und her schreiben und den Aufbau etwas nachjustieren. Denn es ist wirklich nicht einfach, sowohl vom zeitlichen Rahmen als auch vom inhaltlichen, das zu erfüllen, was wir für einen Anspruch haben an diese Folge. Nämlich niemanden komplett abzuhängen und alles vollständig zu haben und trotzdem nicht so sehr in die Tiefe zu gehen, wie es uns möglich ist, aber halt eben alles in einem Rahmen von bestenfalls 2 Stunden. Ja, bevor wir uns jetzt nochmal konkret in das Buch eintauchen, möchte ich noch ein, zwei Sachen empfehlen. Und zwar sich auch nochmal mit Helmut Dunkhase, ja, da kann man auch nochmal nachgucken, auf seiner Homepage helmutdunkhase.de. Es lohnt sich wirklich, guck da mal rein. Erstens, also wirklich ganz ernst gemeint, es gibt ganz tolle Texte als PDF, sind verfügbar, vom Helmut da online gestellt. Arbeitszeitrechnungsdebatten gibt es da prima Texte, die Bedeutung von der Arbeitswerttheorie für auch einen künftigen Sozialismus und noch viele, viele, viele mehr. Eine ganze Menge Texte. Außerdem alles oldschool. Ja, auf jeden Fall. Alternativen aus dem Rechner und Plädoyer für Planwirtschaft kann man auch, glaube ich, da erhalten oder bestellen. Es gibt noch einen dritten Punkt, warum es sich wirklich lohnt, helmutdunkhase.de mal aufzurufen und da reinzuschauen. Der Helmut empfiehlt da nämlich ein Gesellschaftsspiel von Rudolf Erik. Das ist da verlinkt. Das Spiel heißt Global Players, das marxistische Spiel zum Kapitalismus im 21. Jahrhundert. Und Helmut, ich habe mir das angeschaut und alleine das Spielbrett ist komplizierter als so mancher Elektronik-Schaltplan. Ich bin bis heute nicht ganz durchgestiegen, wie dieses Scheißspiel funktioniert. Deswegen meine ernst gemeinte Bitte, ich finde, Gesellschaftsspiele sind ein Kulturgut. Lass uns bitte nochmal zusammensetzen in dem Kulturstammtisch, den wir auch hier regelmäßig in der Kommunistenkneipe haben, und mal gemeinsam sprechen, über das Spiel Global Players. Da bringst du mich ein bisschen in Verlegenheit, denn das Spiel ist, habe ich auf Wunsch eines befreundeten Genossen auf die Webseite gestellt. Also frag bitte nicht nach, wie das funktioniert. Ich habe da mich lange nicht mehr mit beschäftigt und deswegen ist mir das naja, ein bisschen peinlich, dass du jetzt auf umkommst, über den ich eigentlich gar nicht Bescheid weiß. Schade, dann ernst gemeinter Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn irgendjemand sich dieses Spiel anguckt und die, ich glaube, 25 Seiten Spielbeschreibung sich anguckt und versteht, wie dieses Spiel funktioniert, schreibt es uns bitte in die Kommentare, teilt uns das gerne mit. Wir sind bereit, mal eine Partie zu spielen, aber ich befürchte, man braucht einen höheren akademischen Grad, um das Spiel irgendwie von Anfang bis Ende zu spielen. So, wer noch ein bisschen mehr über den Helmut erfahren will, der kann auch bei der Internationalen Forschungsstelle DDR mal nachgucken. Da gibt es so 13 Kurzvideos mit dem Helmut, die sind auch sehr sehenswert. Teilweise ein bisschen so aus dem Jugendschwenk, da wird so ein bisschen was Privates geplaudert und teilweise auch sehr Inhaltliches. So, das zum Helmut. Helmut, habe ich noch was vergessen? Nee, ich bin erstaunt, wie eifrig du da recherchiert hast im Internet. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du das von den Forschungsstelle DDR dir zusammengeklaubt hast. Das Wesentliche, ja. Nee, das war wirklich gut. Nee, hat mir Spaß gemacht. Genau, Thema Planwirtschaft. Planwirtschaft ist alles andere als ein einfaches Thema. Und bevor wir vielleicht auch erstmal das bürgerliche Verständnis von Plan und Marktwirtschaft gegenüberstellen, haben Helmut und ich uns kurz überlegt, eine historische Herleitung oder Einordnung über einen kleinen Zeitstrahl. Also in aller Kurz und knapp, wie ist überhaupt Planwirtschaft entstanden und wo steht sie heute, damit wir uns auf so ein paar Markierungen einigen können. 1867 erstmal, ganz wichtig, erster Band vom Kapital wird veröffentlicht, ja, wo der Produktionsprozess vom Kapital beschrieben wird, hat dann sieben kleine Abschnitte und im ersten Abschnitt ganz wichtig Ware und Geld. Und da gibt es dann diesen ganz, ganz zentralen Satz zum Reichtum jeder Gesellschaft eine ungeheure Warensammlung. So, jetzt dümpelt das Ganze so ein bisschen vor sich hin. Da kommt dann eine Spanne bis 1917, wo dann die Oktoberrevolution bevorsteht und auf einmal Sozialismus wirklich auch in eine Praxis gelangt und auch operativ Entscheidungen treffen muss. Ne? Die Bolschewiki können die Machtfrage stellen 1917. Es gibt dann einen Bürgerkrieg bis 1920, ne? Weiße Armee gegen Rote Armee primär. 1920, 21 dann der Sieg über die Konterrevolution. Und Lenin, der diese Revolution anführt, muss sich dann schon überlegen, was mache ich jetzt, nachdem ich die Machtfrage gestellt habe? Wie sieht das jetzt aus mit den Ideen aus dem Marxismus in der konkreten Anwendung? Und dann unter diesem Akronym GOELRO gefasst dann dieser Plan Kommunismus. Was ist das? Das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung. Schon ein Jahr später, 1921, muss dann aber in dieser sehr unreifen oder in Phase der Entwicklung, muss zurückgegriffen werden auf die neue ökonomische Politik, die sogenannte NÖP. Die findet dann statt von 1921 bis 1928 und Lenin sagt an dieser Stelle schon sehr genau, das Ganze, diese NÖP, die brauchen wir für Jahre, nicht für Jahrzehnte. Es geht dabei konkret um marktwirtschaftliche Elemente, die man in die Planwirtschaft integriert. Dezentralisierung, Liberalisierung von Landwirtschaft, Industrie und Handel im Rahmen dieser neuen ökonomischen Politik. Während dieser NÖP gibt es dann unterschiedliche auch wirtschaftliche Krisen, die die junge Sowjetunion treffen. 1923 die Scherenkrise. Ja, da haben wir zum Beispiel die Industriegüterpreise steigen, die Preise der Agrargüter sinken. Kommt zu unterschiedlichen Bauernunruhen. 1928 dann nochmal eine Getreidekrise. Also es gibt einige Schwierigkeiten schon anfänglich, als die Sowjetunion versucht, ein planwirtschaftliches Modell in die Produktionsweise einzubinden. Am 22. Juni 1941 dann Operation Barbarossa. Die deutschen Faschisten greifen an. Es kommt zum großen Vaterländischen Krieg, der dann erst am 9. Mai 1945 durch den Sieg der Roten Armee beendet wird. Und jetzt passiert was, Ende vom Zweiten Weltkrieg, die DDR entsteht. So, und die DDR hat jetzt auch noch mal andere Umstände als die junge Sowjetunion, probiert sich da erstmal zu konstituieren, muss große Reparationen zahlen. 1963 wird dann das neue ökonomische System in der DDR etabliert. Das ist ein staatliches Programm zur Reform der Planwirtschaft. Das wird nochmal umgenannt 1967 in die ÖSS, Ökonomisches System des Sozialismus. Prinzipiell, Helmut, korrigier mich, aber ist das erstmal nur eine Umbenennung und inhaltlich tut sich da zwischen Nöss und Ös gar nicht so viel. 1989 dann Ende der Sowjetunion und auch der DDR. Da hat zum Beispiel dann, wer diesen Text kennt von Gerhard Schürer, der spricht von enormer Staatsverschuldung zu diesem Zeitpunkt. Ja, muss ich da ein bisschen runterkorrigieren. Eigentlich war die DDR gar nicht so verschuldet, wie Gerhard Schürer das da anfänglich gesagt hat. Aber jedenfalls ist Ende mit Planwirtschaft. Der Kapitalismus hat ja gewonnen. Und hier vielleicht dann auch ein gut gemeinter Verweis von mir auf ein gutes Buch, Bullshit Jobs von David Graeber. Es entsteht auch ein Plattformkapitalismus. Plattformkapitalismus nenne ich deshalb, weil ich finde es ganz interessant, dass Plattformkapitalismus hin und wieder auch genannt wird wie so eine Art Planwirtschaft mit anderen Vorzeichen. Also eine kapitalistische Variante der Planwirtschaft, bei der größere Plattformriesen, Amazon zum Beispiel, sehr genau planen müssen. Aber im Rahmen dieser Plattform trifft dann wieder Angebot und Nachfrage aufeinander, es entsteht ein Preis und eigentlich haben wir doch wieder sehr marktförmige Mechanismen. Ob das jetzt eine Planwirtschaft mit kapitalistischen Vorzeichen ist, dieser Plattformkapitalismus oder was ganz anderes, das können wir gleich noch mit Helmut diskutieren. Abschließend für unseren Zeitstrahl vielleicht noch 1993 erscheint dann Towards the New Socialism, nämlich eben das Buch, das Helmut dann übersetzt hat, 2006, Alternativen aus dem Rechner. So, und dann sind wir heute. Helmut, was habe ich vergessen auf unserem Zeitstrahl? Das fand ich schon alles sehr richtig. Ich habe ein bisschen zu korrigieren, eigentlich nur an der Darstellung der neuen ökonomischen Politik von Lenin. Also alles, was du gesagt hast, war richtig. Ein bisschen Korrekturen, aber ich werde darüber noch was erzählen. Ja. Nee, ansonsten wüsste ich nicht, was man noch dazu tragen könnte. Okay, Helmut, dann warum eigentlich Planwirtschaft? Ist doch eigentlich alles prima, ist doch geil. Planwirtschaft läuft. Freie Märkte, Freiheit ist ja was Schönes und geht uns ja allen gut. Also, was haben wir eigentlich grundsätzlich für Probleme an dem Bestehenden rumzumäkeln? Naja, das ist heute, dass die Leute sagen, ach, es funktioniert doch alles ganz gut oder so. Ich glaube, das findet heute nicht mehr statt. Ich erlebe eigentlich eher im Gegenteil. Also, ein stehender Spruch ist, so kann es nicht weitergehen. Nur die Frage, was denn sonst? Nicht? Da wird abgewunken. Nicht? Also, die Antwort ist Resignation. Wir haben es also tatsächlich mit der Situation zu tun, dass die da oben nicht mehr können, aber die da unten noch nicht wollen. Das ist also die Marktwirtschaft loben nur noch diejenigen, die tatsächlich ganz handfest davon profitieren. Die große Mehrheit, nach meiner Erfahrung nicht. Also insofern wäre das kein Hinderungsgrund im Bewusstsein, was die Bewusstseinsentwicklung der Bevölkerung betrifft, gegen die Planwirtschaft. Ja, was Marktwirtschaft und Planwirtschaft ist, das kriegen wir ja auch im Schulunterricht mit auf den Weg gegeben. Das ist auch gar nicht tendenziös. Ich habe tatsächlich mal ein altes Schulbuch von mir vor dieser Folge ausgekramt und habe mal geguckt, Von wann? 2007? Ah ja, 2007 sieben etwa, etwa, ja. ja. Ja. Also nach der Konterrevolution. So alt bin ich noch nicht, danke Helmut. Da stand, da war so eine kleine Tabelle, ne, in der direkten Gegenüberstellung und da stand dann da drin, Koordination und Lenkfunktion ist bei der Marktwirtschaft, ja, Angebot, Nachfrage, die treffen da auf einen Markt zusammen und so entsteht der Preis. Bei Planwirtschaft statt einfach nur Staat. Also Staat übernimmt die Koordination und Lenkfunktion. Ja, erstmal nicht falsch. Was ist mit den Produktionsmitteln, mit den Eigentumsfragen? Produktionsmittel ist das Eigentum in der Marktwirtschaft privat. Mit der Planwirtschaft stand da wieder Staat. Also, ich nehme an, das soll heißen, die Produktionsmittel sind in staatlichem Eigentum. Die Rolle des Staates allgemein wird in der Marktwirtschaft eher als keine oder wenige Eingriffe in die Wirtschaft, während in der Planwirtschaft zentrale Planungs- und Steuerungseingriffe vorgesehen sind. Ist ja auch erstmal richtig, ist ja prima. Also fand ich alles gut, ne? Wie der Preis dann entsteht, Angebot und Nachfrage in der Marktwirtschaft und die Preise werden festgelegt in der Planwirtschaft. Und das wird, denke ich, auch ein ganz spannender Punkt sein für unser Gespräch. Ja, Preisentstehung in der Planwirtschaft. Das ist alles andere als trivial. Das ist ein hochkomplexes Feld und dem widmen wir uns dann auch in dieser Folge. Welche Ziele haben Unternehmen in diesen unterschiedlichen Wirtschaftsformen? In der Marktwirtschaft geht es um Ziel der Unternehmen, beziehungsweise der Zweck der Produktion ist der Profit, also Gewinne erzielen, stand hier in meiner schulischen Tabelle. Was ist der Zweck der Produktion in der Planwirtschaft? Naja, dass das Planziel erfüllt wird. Ja, oder würden wir jetzt sagen, okay, bedürfnisorientiert. Also es geht ja nicht um einen selbsterfüllenden Zweck, also ich mache einen Plan, damit er erfüllt wird. Wenn das die Idee dahinter wäre, dann würde ich einfach einen sehr einfachen Plan schreiben, dann wird er auch sicherlich erfüllt. Es geht ja darum, dass der Plan orientiert ist an den Bedürfnissen. Okay, was Sie dann noch über politische Ordnung geschrieben haben in meinem Schulbuch, will ich gar nicht in den Mund nehmen. Das würde auch abweichen. Wir möchten uns wirklich Plan und Marktwirtschaft heute widmen. Ja, ich habe bei der Vorbereitung dann noch überlegt bei dieser Folge, naja, Schwächen der Marktwirtschaft, die sind ja vielleicht auch noch mal konkret heute einfacher zu benennen. Denn ich begegne häufig Argumentationslinien in der Richtung, naja, die Marktwirtschaft, die hat auch ein Patentrecht und das schützt Innovation. Ja, also ist ja super, dass wenn ich irgendetwas entwickle, wenn ich irgendeine Innovation mit auf den Markt bringe, dann ist sie auch gleichzeitig geschützt und dadurch lohnt sich das Ganze überhaupt. Ich habe erlebt, dass das Patentrecht ein ziemlicher Hemmschuh sein kann für Entwicklung. Also gerade in der Medikamentenforschung oder auch Medikamente mit auf den Markt zu bringen. Durch dieses Patentrecht sind ganz häufig Informationen im Rahmen der Grundlagenforschung schlicht nicht zugänglich, nicht zu nutzen. Das heißt, schon während der Grundlagenforschung können auch viele Informationen, die bereits von anderen, ja, durch die Erkenntnisgewinn geschaffen wurden, können gar nicht genutzt werden, um weitere Innovationen voranzutreiben. Dadurch, dass eben die Akteure in der Marktwirtschaft als Konkurrenten auftreten, sehe ich das Patentrecht häufig als Hemmschuh für Innovation und nicht wie von Liberalen häufig angeführt als eigentliche Springquelle für Innovation. Ein konkretes Beispiel wäre in der Antibiotikaforschung. Also wir haben ganz offensichtlich das Problem, dass bestimmte Mikroorganismen Resistenzen entwickeln, die Antibiotika aus der Vergangenheit, sie nicht mehr funktionieren. Also die Resistenzbildung nimmt zu und es dürfte jetzt ein offensichtliches Bedürfnis der Gesellschaft sein, vor diesen Krankheitserregern geschützt zu sein. Das ist ein Bedürfnis, das haben wir. Jetzt sagt aber Teile der Pharmaforschung, wir möchten daran nicht mehr forschen, weil wir bilanziert haben, das bringt uns überhaupt nichts. Also wir werden da keine größeren Gewinnmargen erzielen mit weiterer Antibiotikaforschung, also lassen wir das sein. Ich will auf den Punkt hinaus. Es gibt ein objektives Bedürfnis einer Gesellschaft und das kann berücksichtigt werden im Rahmen einer Planwirtschaft. Das kann nicht berücksichtigt werden, dieses objektive Bedürfnis, nicht von Mikroorganismen gekillt zu werden, in einer Marktwirtschaft, weil es im direkten Widerspruch liegt zur Profitlogik. Also der Zweck der Produktion in einer, im Kapitalismus, in einer Marktwirtschaft ist der Gewinn an sich, der Profit, die Profitan- oder die Mehrwertaneignung. Und deswegen kann auch in der Marktwirtschaft ein pharmakologisches Institut oder ein Pharmahersteller sagen, nö, daran forschen wir nicht, das bringt uns nichts. Und das ist ein, finde ich, ein ganz interessanter, ein Beispiel von Tausenden für die generelle Gegenüberstellung Planwirtschaft, Marktwirtschaft. Marktwirtschaft hat seine objektiven Schwächen und die gilt es auch zu auszuarbeiten und zu benennen. Gut, fällt dir auch noch vielleicht ein Beispiel ein, Helmut? Naja, erstmal finde ich, hast ja ein wunderbares Plädoyer für die Planwirtschaft gehalten. Nicht, ist klar, Patent, das sehe ich genauso. Patentrecht ist ein Hemmschuh für die Entwicklung von Innovationen. Wir auch sowieso überhaupt, ein Großteil der Innovationen heute, der wird ja, oder beziehungsweise die Grundlagen dafür, die werden ja in öffentlichen Instituten, nämlich in Universitäten, entstehen die. Man stelle sich nur mal vor, jetzt ganz allgemein, die Fesseln der Produktivkraft durch den Kapitalismus. Man stelle sich nur mal vor, dass also all diese Schranken weltweit fallen, welche Verfahren, Prozesse, die entwickelt werden, dass man die weltweit diskutieren kann, wie kann man das am besten einrichten. So weiter, ist eine ungeheure Produktivkraft, die eben erst möglich wird, wenn eben die Planwirtschaft sich durchsetzt. Also es gibt ja das berühmte Beispiel Linux, nicht? Das ist ein sozusagen eine Antizipation des Kommunismus, der natürlich nur in einem Bereich möglich war, wo keine materiellen Ressourcen nötig sind, nicht? Sondern eben nur digitale Sachen. Ja, also wie gesagt, von daher echt zu sagen, Patent ist ein schützenswertes Gut, geht genau können nur diejenigen sagen, die Profit machen wollen. Ich denke da natürlich an diese Impfstoffe, nicht? Das war Grundlagenwissen, wurde an die Universitäten entwickelt. Dann haben eben ein paar Leute sich die Patente geholt, eine Firma aufgemacht und auf diese Weise das gesellschaftlich erworbenes Wissen privatisiert. Und das ist eine Sache, die ich nicht gut finden kann. Es ist ja eigentlich ganz, ganz pfiffig, von Seiten der Kapitalisten. Denn wenn man risikoreiche Forschung wie Grundlagenforschung, bei der man nicht so richtig weiß, was nachher dabei rauskommt, erstmal in die kollektive Hand übergibt, also sprich, das lässt man die Unis machen, da sind die Kosten, kollektiviert und sagt dann, ah, okay, da kam am hinten was bei raus, dann schnappe ich mir das, mache da meine Rechte drauf, mache die Zulassungsprozeduren und kann mir dann den daraus entstandenen Profit aneignen, ja, dann ist das ja äußerst ja, gut gelöst aus Perspektive von der, die sich da was aneignen. Diese Okay. Leute finden die Marktwirtschaft sicherlich gut. Ja, genau, also sie gibt es auch. dieses kleine oberflächliche Geplänkel, was wir jetzt hier abgehalten haben, diente erstmal der Motivation, okay, es lohnt sich, sich mit der Planwirtschaft auch heute noch auseinanderzusetzen. Dass wir immer noch Fragen haben, die es zu klären gilt und auch Potenzial haben für Verbesserung, denn vieles im Status quo läuft nicht so gut. Jetzt brauchen wir aber für eine Auseinandersetzung mit der Planwirtschaft ein bisschen Werkzeug. Ein bisschen müssen wir uns auf Begriffe einigen, damit wir auch gemeinsam hier über das Gleiche diskutieren können. Und der Helmut hilft uns gleich ein bisschen. Grundbegriffe erstmal einzuordnen, zu definieren. Wir klappen nochmal das Kapital innerlich auf. Erster Band, erster Abschnitt, Ware und Geld. Ja, gehen wir ins erste Kapitel, das heißt die Ware. Und da steht der erste Satz. Also genau so fängt das Kapital an. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchem kapitalistische Produktionsweise herrscht, scheint als eine ungeheure Warensammlung. Die einzelne Ware als seine Elementarform. Also, hier steht ganz oft Ware drin, ne? Die Analyse der Ware ist etwas ganz, ganz wichtig. Helmut, was müssen wir über den Warenbegriff wissen, um den Kern auch deines Buchs Plädoyer für Planwirtschaft zu begreifen? Ja, die Ware ist erstmal ein Arbeitsprodukt, nicht? Das zum Zweck des Verkaufs hergestellt wird. Wo ein Verkäufer ist, ist ein Käufer. Käufer und Verkäufer finden auf dem Markt zueinander. Wir sollten uns aber zunächst einmal klar machen, und ich erinnere daran im Hinblick auf die gesellschaftliche Funktion einer Planwirtschaft, auf die wir noch zu sprechen kommen. Die allerlängste Zeit der Menschheitsgeschichte lebten die Menschen ohne Märkte und damit ohne Warenproduktion. Nicht? Also mit der Warenproduktion, wie wir sie heute kennen. Sogenannte Stammesgesellschaften kannten keinen Markt. Bis in den Feudalismus hinein gab es zwar Märkte, die aber eine untergeordnete Rolle im Wirtschaftsleben spielten. Bis dahin galt, wie Karl Polanyi es ausdrückt, dass die wirtschaftliche Tätigkeit in die sozialen Beziehungen eingebettet ist. Mit der kapitalistischen Marktwirtschaft wird dieses Verhältnis umgekehrt. Die sozialen Beziehungen sind eingebettet in die Wirtschafts-, in die, in die, in das, Wirtschaftsleben. Das ist the Great Transformation, von der, Polanyi spricht. Und kapitalistische Marktwirtschaft beginnt an dem Punkt, wo die Arbeitskraft auch zur Ware wird und damit Ausbeutung möglich wird. Hier entsteht auch ein spezifisch gesellschaftliches Verhältnis, das Marx mit dem Begriff Wert belegt hat. Es ist das Verhältnis unabhängig voneinander produzierender Produzenten, die sich erst auf dem Markt treffen und sich dort mit den Produkten ihrer Arbeit der Konkurrenz stellen müssen. Der Wert wird im jeweiligen Arbeitsprozess gebildet. Arbeit ist ein wertbildender Prozess. Verausgabung von Arbeit, das ist das Einzige, was zählt. Doch das, was diese Verausgabung von Arbeit wirklich in Anführungsstrichen wert ist, stellt sich erst im Nachhinein auf dem Markt heraus. Nur der Produzent, der die Ware mit dem geringsten Arbeitsaufwand feilbieten kann, wird sie verkaufen können, um sie dann gegen eine andere Ware auszutauschen. Es kommt also nicht nur auf die Verausgabung von Arbeit schlechthin an, sondern auf die, wie Marx sagte, gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, die zur Herstellung notwendig ist. Und schließlich, ein Produkt besteht gewöhnlich aus mehreren unterschiedlichen Tätigkeiten. Also zum Beispiel oder Ergebnis von unterschiedlichen Tätigkeiten, Bohren, Fräsen, Löten und so weiter. In der Summierung des unterschiedlichen Arbeitsaufwands für das Produkt interessieren allein ihre Arbeitszeiten. Was zählt, ist die abstrakte Arbeit, abstrahiert von ihrer konkreten Eigenart. Ein Betrieb, der seine Lohnabrechnung macht, nicht, für den die verschiedenen Arbeiten, die Ergebnisse der Arbeiten, nicht, also die Bohrer, die Fräser und so weiter, werden in ihren Arbeitszeiten zusammen erzählt, gezählt und sind nichts anderes als eine Summierung von Zahlen. Also es zählt nur die abstrakte Zeit, die vorausgabt wurde. Der Wert also einer zusammengefasst also, der Wert einer Ware ist das Quantum an gesellschaftlich notwendiger abstrakter Arbeit, die zu ihrer Herstellung nötig ist. An der Oberfläche einer Marktgesellschaft ist von einem Wert nicht zu sehen. Die Tauschgeschäfte werden mit dem Geldausdruck des Werts, dem Preis, abgewickelt. Das Wertgesetz sagt dann, in einem voll entfalteten Markt bei Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage bilden sich Preise der Waren heraus, die im Durchschnitt proportional zu der für ihre Herstellung erforderlichen notwendigen Arbeitszeit sind. Also, Preise unterscheiden sich von den Arbeitszeiten, oder wie man auch sagt, Werten von ihren Arbeitswerten nur um einen bestimmten Faktor. Nicht? Die sind, wenn der eine Wert also 4 € kostet, dann die doppelte Arbeitszeit kostet dann 8 € und so weiter. Und das ist im Grunde genommen auch schon die Arbeitswerttheorie. Also die besagt, aus den Marktpreisen können wir natürlich nur im Durchschnitt die relativen Arbeitszeiten ablesen. Wenn ein Laptop das Vierfache einer Bohrmaschine kostet, können wir davon ausgehen, dass im Laptop ungefähr viermal so viel Arbeitszeit steckt als in einer Bohrmaschine. Wie viel das absolut ist, weiß man nicht. Ein Kapitalist braucht das auch nicht zu wissen. Nicht? Für seine Kalkulation genügen ihm die relativen Preise, nicht, dass es so und so viel kostet, so und so viel im Vergleich zu den anderen. Nicht? Ja, die Arbeit, das ergibt sich aus der Arbeitswerttheorie, ist neben den Gratistreffen der Natur die einzige Quelle des Reichtums. Arbeit heißt der Stoffwechsel mit der umgebenden Natur bei Menschen. Diesen Stoffwechsel so zu organisieren und optimieren, dass die Wahrscheinlichkeit der Weiterexistenz erhöht wird, ist Grundbedingung aller Lebewesen. Zu allen Zeiten achteten die Menschen darauf, mit dieser Quelle sorgfältig und sparsam umzugehen. Wenn wir an die Sklavenhaltergesellschaft denken, nicht, die Aufseher hatten sehr darauf zu achten, dass die Sklaven immer was zu tun hatten. Wenn auf dem Feld keine Arbeit möglich war, nicht, dann konnten sie Bottiche reinigen und oder andere Arbeiten durchführen und so weiter. Die Arbeitszeitrechnung, um die es jetzt gehen wird, ist in diesem Sinne eingebettet in ein überhistorisches Prinzip, was zuweilen auch das Prinzip des proportionalen Arbeitsaufwands genannt wird. Alle Ökonomien der Zeit, die kommunistische eingeschlossen, unterliegen dem Prinzip des proportionalen Arbeitsaufwands. Das heißt, die einfallenden Arbeitszeiten werden nach ihrer Zeitdauer abgeschätzt und danach die Gesamtarbeit eingeteilt. Mit Arbeit ist abstrakte Arbeit gemeint, also unabhängig von den konkreten Tätigkeiten. Wird das Prinzip verletzt, kann es zu ernsthaften Problemen kommen. Das konnten wir beobachten in den 1980er Jahren in der Volksrepublik Polen. Polen war in der Landwirtschaft zurückgeblieben, weil sie die Kollektivierung nicht hingekriegt haben. Und die Produktivität war gering. Und das heißt, die Preise waren relativ hoch, weil ja auch relativ viel Arbeit da drin steckte. Gegen diese hohen Preise rebellierten die städtischen Arbeiter und der Regierung fiel nichts Besseres ein, als die Preise zu senken. Nun, was passierte? Ein erhöhter Konsumdruck stieß auf dieselbe Menge von landwirtschaftlichen Arbeitern, nicht? Das heißt, gleichbleibende Arbeitszeitfront. Und es folgte, was folgen musste, leere Regale bzw. Rationierung. Das Prinzip des proportionalen Arbeitsaufwands gilt für alle Ökonomien, wie gesagt. Marx führte in seinem kurzen Ritt durch die Produktionsweisen, die er im ersten Band des ersten Kapitels führte, in etwas kokettierender Form sogar den fiktiven Robinson an. Nicht? Der schon wusste, nicht? Fischen, Jagen, Hütte bauen sind nur verschiedene Formen menschlicher Arbeit, über die er Buch führte und danach seinen Arbeitstag einführte. Führt, einteilte. In der autarken Bauernfamilie, die er auch am Wickel hatte, wird der proportionale Aufwand, das Prinzip des proportionalen Aufwands auf sinnliche Weise durch per Augenschein festgestellt und danach durch Routine natürlich auch und danach die gemeinsame Familienarbeit vernünftig ausgerichtet. In der kapitalistischen Marktwirtschaft nimmt das Prinzip des proportionalen Arbeitsaufwands die Form des Wertgesetzes an. Das Wertgesetz sorgt dafür, eben wie, dass die unabhängig voneinander betriebenen Privatarbeiten fortwährend, wie Marx sagte, auf ihr gesellschaftlich proportionales Maß reduziert werden. Nicht? Also für die Produktion gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit setzt sich als regelndes Naturgesetz setzt sich das Gesetz der notwendigen Arbeitszeit setzt sich als ein regelndes Naturgesetz durch, wie etwa die Schwere, wenn einem das Haus über den Kopf zusammenpurzelt. So ähnlich hat er sich ausgedrückt. Also, wie ein Naturgesetz wirkt dieses Gesetz, dieses Wertgesetz, also das alles wird gewaltsam auf das gesellschaftlich proportionierte Maß geschnitten. Und wer da nicht mitmachen konnte, der fällt raus. Die kapitalistische Produktionsweise ist insofern einzigartig innerhalb der Produktionsweisen, als hier das Prinzip des proportionalen Arbeitsaufwands, wie wir gesehen haben, nur auf einem Umweg, nämlich über den Wert, realisiert wird. In einer Planwirtschaft steht ein Markt bekanntlich nicht zur Verfügung. Das heißt, die Arbeitszeiten müssen direkt berechnet werden. Mit einer solchen Planwirtschaft wird die Existenz also wird der existenzsichernde Stoffwechsel, die Arbeit, durchsichtig wie in früheren Zeiten. Man denke an Feudalismus. Der leibeigene Bauer, einen Teil seiner Ernte an den Gutsherrn abtreten muss, der wusste natürlich sehr genau, was Sache ist. Das ist ein Zusammenhang, der in der kapitalistischen Produktionsweise durch den Wert oder das Geld verdeckt und durch die Indienststellung der Arbeit für fremde Zwecke verzerrt wurde. Ja, aber wie soll das gehen? Die in den Produkten enthaltene Arbeitszeit zu berechnen. Zu Marx-Zeiten war die Arbeitswerttheorie unstrittig. Er konnte sich da auf den Schultern von, sah sich da auf den Schultern von Adam Smith und Ricardo. Er sah sich deshalb auch nicht veranlasst, irgendwie eine Begründung für die Arbeitswerttheorie im Kapital zu liefern. Das änderte sich Ende des 19. Jahrhunderts mit der sogenannten marginalistischen Revolution, der Trends-Nutzen-Theorie, wo der subjektive Nutzen im Vordergrund steht. Und nun wurde die Arbeitswerttheorie ein Feld des Klassenkampfs. Aus der Arbeitswerttheorie folgt ja, dass die Arbeit die einzige Quelle des Reichtums ist. Das sahen die bürgerlichen Theoretiker. Für die war das natürlich eine gewisse Bedrohung. Sie sprachen lieber von den drei Produktionsfaktoren, Boden, Kapital, Arbeit. So wie es eben heute üblich ist, nicht in allen Universitäten werden die Studenten fast ausschließlich mit der Neoklassik abgespeist. Aber eben die heute beherrscht sie das Feld jedenfalls. Aber auch unter den Marxisten wurde sie umstritten bzw. wurde unterschiedlich interpretiert. Es gab und gibt einen Strang unter den Marxisten, der den Wert als eine rein gesellschaftliche Kategorie ansieht. Heute etwa die neue Marx-Lektüre, deren Vertreter die Naturbasis der abstrakten Arbeit leugnen. Sie trennen damit die marxische Theorie von ihrer revolutionären Potenz. Eine kommunistische Ökonomie auf der Basis von Arbeitszeitrechnung wäre für die ein Hirngespinst. Schließlich wird die Situation noch dadurch verkompliziert, dass es im Kapital im Grunde genommen zwei Arbeitswerttheorien gibt. Eine im Band 1, wo die Waren sich zu ihren tatsächlichen Arbeitszeiten austauschen und eine im Band 3, wo Marx wie die meisten Marxisten heute noch, von einer Durchschnittsprofitrate ausgehen, mit dem unangenehmen Folgen, dass die Waren sich dann nicht mehr zu ihren Arbeitswerten, sondern zu ihnen, wie er sagte, Produktionspreisen austauschen. Also Kostpreis plus Profit. Ja, so blieb die Arbeitswerttheorie umstritten und ihre Gültigkeit war im Grunde genommen eine Glaubensfrage. über die nur wissenschaftlich gelöst werden kann. Mitte der 1980er Jahre kam Bewegung in diese Frage. Warum da? Es sind zumindest vier wissenschaftliche Erkenntnisse und technische Errungenschaften zu nennen, die einen empirischen Nachweis der Gültigkeit der Arbeitswerttheorie ermöglichten. Der erste Punkt war, 1983 schrieben die beiden Mathematiker Emmanuel Fayoun und Moshe Machover ein epochales Buch mit dem etwas kryptischen Titel Laws of Chaos, also Gesetze des Chaos. Sie schlugen darin eine neue Sicht auf die Ökonomie vor, eine Sicht, die die Ökonomie als ein chaotisches System von unabhängig von agierender, in hohem Freiheitsgrad agierenden Agenten, vergleichbar mit der Bewegung von Molekülen in den Gasen, bei deren Untersuchung die statistische Mechanik entstand. Und mit diesem, solch einem Handwerkzeug rückten sie nun der so neu verstandenen Ökonomie zu Leibe. Das heißt, unsere vertrauten Größen, Preis, Wert, Lohn werden zu Zufallsgrößen, deren Verhalten zu untersuchen ist. Sie etablierten damit einen neuen Zweig der Ökonomie mit dem Namen Econo Physics, also Zusammenziehung von Ökonomie und Physik. Die zweite Voraussetzung war, dass auch statistisches Material da war, denn jetzt wurde mit dieser neuen Sicht der Ökonomie, brauchte man Daten für gesamte Volkswirtschaft. Heute ist es selbstverständlich, ich denke, in jedem Land der Welt gibt es heute sowas wie volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Und hier bei uns wird das meiste durch das Statistische Bundesamt erledigt. Also jedenfalls diese Voraussetzungen müssen da sein. Drittens war die Technik in Form von Computertechnik so weit, dass sie also die vergleichsweise gigantischen Datenmengen auch verarbeiten konnte. Und schließlich wäre die Untersuchung der Validität der Arbeitswerttheorie unmöglich ohne die Input-Output-Analyse. Die lag seit ungefähr 1940er Jahre vor und ist verbunden mit dem Namen Wassili Leontief. Ihre Ursprünge führen bis in die frühe Sowjetunion zurück. Helmut hat jetzt nochmal wirklich ausführlich, aber notwendig auch die Begriffe Ware, Wert, Wertgesetz bzw. Arbeitswerttheorie in den Kontext gesetzt und hat gleichzeitig auch schon den Sprung bis in die 80er Jahre gemacht. Wir werden noch ein bisschen mehr darüber sprechen, aber wie das auch konkret eine Anwendung gefunden hat. Vor allem den Teil fand ich sehr lesenswert auch, dass Kapitale mit einer höheren organischen Zusammensetzung, die haben systematisch eine niedrigere Profitrate. Ja, Und das hätte ich gerne noch. das hättest du gern noch gesagt. Ja, nee, weil das war also das Ist gesamte immer noch das Ergebnis. Ding. Ja, Ja. nicht? Also das Ergebnis war, also mit Hilfe dieses Handwerkzeugs konnte man die nun reale Volkswirtschaften untersuchen, empirisch untersuchen, nicht? Und die Hypothese, dass Preise und Arbeitswerte sich proportional zueinander verhandeln, die wurde wirklich glänzend bestätigt. Ja. Aber noch eine interessante Sache ist zu ergänzen. Es stellte sich nämlich auch heraus, dass eine Vorhersage von Fayoun Machover, Ja. dass die Annahme, also einer Durchschnittsprofitrate, nicht haltbar ist. Denn, und das wolltest du, glaube ich, gerade Ja. sagen, nicht? Denn es stellte sich tatsächlich heraus, dass die Kapitale mit höherer organischer Zusammensetzung niedrigere Profitraten haben, wie es eben Kapital Band 1 entspricht, nicht? Und insofern entspricht Band 1 Kapital Mehr der Realität. passt besser in die Realität als Band 3. Ja, das war also der krönende Abschluss dieses Kapitels über Arbeitswerttheorie. Das vielleicht nochmal wichtig, weil ich denke, ein, zwei Zuhörer könnten wir vielleicht auf diesem Weg ein bisschen verloren haben. Das ist aber erstmal gar nicht schlimm, weil grundlegend haben wir jetzt erstmal, oder Helmut hat wahre Wert-Wert-Gesetz benannt. Und wir haben, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, dieses Wertgesetz gilt für kapitalistische Produktionsweise. Und genau zu diesem Punkt werden wir jetzt gleich kommen. Das ist keine Nebensächlichkeit, das ist nicht trivial, sondern dass dieses Wertgesetz ja, für eine sozialistische Produktionsweise gar nicht anzuwenden ist. Genau darüber, das ist eigentlich der Kern des Buchs, das Helmut geschrieben hat. Und genau jetzt haben wir erstmal uns an Marx orientiert und Marx schreibt ja nicht über die Produktionsweise im Sozialismus, sondern Marx hat geschrieben zur Produktionsweise im Kapitalismus. Er hat das Kapital untersucht. Und das ist ganz wichtig, dass wir, weil das manchmal übersehen wurde, hat man den Eindruck im Realsozialismus. Ja, es könnte aber jetzt ein etwas falscher Eindruck entstehen. Von daher möchte ich gerne das noch etwas präzisieren. Ich hatte ja mit Bedacht dieses überhistorische Prinzip des proportionalen Arbeitsaufwands, nicht? Dem alle Produktionsweisen unterliegen. Und das, was dieses Wertgesetz ist, nur eine bestimmte Form dieses Prinzips. Das Prinzip gilt aber weiter auch für eine kommunistische Ökonomie, nicht? Nur, dass es bleibt dabei, also das, was Wertgröße ist und nicht, das gilt alles noch, nur dieses Prinzip des proportionalen Arbeitsaufwandes ist jetzt, weil die Arbeitszeiten direkt berechnen können, sozusagen enthüllt von den Umweg, die es etwa in der kapitalistischen Marktwirtschaft hat, nicht? Also auf diese Präzisierung lege ich schon Wert, denn wenn man sagt, na ja, das gilt ja nur für die kapitalistische Produktionsweise, das ist richtig und das ist falsch, nicht? Das ist richtig, weil eben in der kommunistischen Ökonomie ist es tatsächlich nicht mehr sinnvoll, von Wert zu reden, nicht? Wert und Wertformen sind weg. Aber Ja. der arbeitsmäßige Inhalt, nicht, der bleibt erhalten und das Prinzip des proportionalen Arbeitsaufwands wirkt weiterhin. Aber jetzt habe ich schon wieder Nee, den. das ist gut. Das ist auch wichtig, das immer wieder klar zu benennen. Vielleicht können wir uns darauf einigen, Helmut, in dieser Übergangsphase zum Kommunismus, den wir Sozialismus nennen, geht die Wertform G0, während die Wertgröße konstant bleibt. Die Wertform verschwindet. Oder die Wertform verschwindet. Ich sage, ja, Stück für Stück G0 und irgendwann ist weg. Und das klingt alles immer erstmal sehr nach abstrakt und politische Ökonomie und die ist immer so verschränkt und kompliziert geschrieben. Aber das sind die wichtigen Grundlagen, weshalb das, was Helmut jetzt auch schon gesagt hat, einen ganz zentralen Punkt ist, nämlich die Arbeitszeitrechnung. Die Arbeitszeitrechnung und auch welche Instrumente uns inzwischen auch computergestützt dafür zur Verfügung stehen, warum die Arbeitszeitrechnung so einen Ausgangspunkt darstellt für die Analyse der vergangenen Planwirtschaft als auch für die Perspektive einer zukünftigen Planwirtschaft, müssen wir diese Arbeitszeitrechnung und das Begreifen der Arbeitswerttheorie ins Zentrum rücken. Gut, Helmut, ich würde sagen, wir fangen auch mal an, jetzt so ein bisschen wieder auf unseren chronologischen Zeitstrahl zurückzukehren. Denn jetzt haben wir ein bisschen Werkzeug an die Hand bekommen. Du hast uns gut ausgerüstet. Und wir schauen uns jetzt mal die sogenannte NÖP an. Also die neue ökonomische Politik, die hier 1921 von Lenin dann ja begründet wurde, marktwirtschaftliche Elemente nach dem Sieg über die Konterrevolution. Du schreibst in deinem Buch, das Verhältnis von Plan und Markt geraten auch schon mit der NÖP in eine gewisse Schieflage. Was genau meinst du damit, wenn du dieses Verhältnis von Plan und Markt im Kontext der NÖP, also in der sehr frühen Sowjetunion, thematisierst? Warum ist das Verhältnis zwischen Plan und Markt da so zentral für dich? Die Schieflage besteht darin, dass also Parallelen von der NÖP und mit der neuen ökonomischen System gesehen wird. Nicht? Also, denn NÖS und also ich spreche es da mal, soll so aussprechen, also neue ökonomisches System, also DDR oft, und die neue ökonomische Politik Lenins, die haben eigentlich kaum etwas miteinander zu tun. Nicht? Genau, nicht? Genauso wenig wie die NÖP, also auch mit der Entwicklung in der Volksrepublik China zu tun hat. Das scheint irgendwie so eine fixe Idee von bestimmten Kommunistenkreisen zu sein, also die ich mich auch umgebe, die also immer da parallel mit der neuen ökonomischen Politik sehen, nicht? Denn weder in der DDR lässt sich das nachweisen. Also ich musste sehr lange suchen, bis ich mal einer Rede von Ulbricht, da gab es mal einen Bezug, nicht? Aber ansonsten in den wesentlichen Papieren, wie etwa seine berühmte Rede zu 100 Jahre Kapital oder auch in dem dicken grauen Wälzer zur politischen Ökonomie des Sozialismus, nicht? Also quasi Lehrbuch oder so, findet man keine Parallele zur NÖP. Ja, du hast ja schon einiges über die neue ökonomische Politik gesagt. Ich denke, einiges müsste da doch noch präzisiert werden. So, ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte der NÖP wiedergeben, aber vielleicht, also erstmal, neue ökonomische Politik war nur eine wirklich nur eine Episode in der russisch-sowjetischen Geschichte, nicht? In der die Bolschewiki auf dem Weg zum Sozialismus einen Rückschlag hinnehmen muss. Aber Lenin sah darin niemals eine notwendige Entwicklungsphase, ne? Und wenn du sagst, Lenin war ganz verzweifelt und dachte, das dauert Jahrzehnte oder noch länger, dann ist das wahr. Aber er war sehr schwankend in seinen Einschätzungen. Nicht? Kurze Zeit später sah er wieder die Welt ganz anders. Nicht? Also, aber jedenfalls sah er das nie irgendwie als ein notwendiges Durchgangsstadium an. Also um das mal um Zeitraffer zu erzählen, nach der Revolution stellten sich die Bolschewiki, also auch Lenin, kann man da nachlesen, nicht vor, über einen Staatssozialismus zum Sozialismus, Staatskapitalismus zum Sozialismus zu kommen. Ne? Die Ereignisse gingen aber darüber hinweg. Die Arbeiter fingen an, Fabriken zu besetzen. Das ging weit über Arbeiterkontrolle hinaus. Es kam zu chaotischen Enteignungen. Nicht? Dann 1918 setzte sich die Konzeption durch, die Verstaatlichung der Industrie fortzusetzen, fortzuführen, nicht? Das Geldsystem durch eine, wie es hieß, gesellschaftliche Buchführung zu ersetzen, Versorgungsapparat anstelle des Privathandels zu setzen. Viele Dienstleistungen waren frei, Mieten wurden kaum noch bezahlt. Also das war das, was später, muss man sagen, nicht damals, später als Kriegskommunismus bezeichnet wurde, nicht? Denn Sommer 1918 begann ja der Bürgerkrieg. Das Problem, das ist ein Problem, was ewig, ja, im Grunde genommen bis war es immer ein Problem für die Sowjetunion, das war die Verbindung von Stadt und Land, nicht? Also insbesondere ging es um die Ernährung der städtischen Arbeiter und eben natürlich der Armee aufgrund des Bürgerkriegs. Zwar waren die Bauern befreit von ihren feudalen Lasten, nicht, und konnten ihre Überschüsse auf dem Markt verkaufen, aber da, nicht, im Austausch die Industriegüter viel zu teuer, auch ein ewiges Problem in den 20er Jahren, nicht, die Preise, hast du ja auch schon angeführt, die Scherenkrise. Ja, nicht? Die Bauern konnten einfach auf dem Schwarzmarkt mehr verdienen. Da gab es eine Situation, wo die Wirtschaft tatsächlich eingeteilt war in eine illegale und eine legale Hälfte. Ne? So, und das ist diese, ach so, dann fing, also die fingen dann, also was dazugehörte dann zu diesem sogenannten Kriegskommunismus, die fingen dann eben halt an, die Abgaben der Bauern ziemlich gewaltsam, muss man schon sagen, einzutreiben. Das war die berüchtigte Rasverska, nicht? Und es kam zum Kampf zwischen Versorgungsbehörde und Bauern und kam bis zu Aufständen auch so weiter. Gut, all diese Probleme führten dazu, dass eben das Rasverska ersetzt wurde durch die Naturalsteuer. Also das berühmte Gesetz über die Naturalsteuer, was gewöhnlich als so Startpunkt der neuen ökonomischen Politik angesetzt wird. Aber das stimmt nicht ganz. Lenin war, nicht, der stellte sich vor, nicht, naja, der Austausch zwischen Industriegütern und Landwirtschaft und Produkten, das sollte in den Genossenschaften passieren. Und nicht, es gab eine Äquivalenzkommission eingerichtet, wo die Tranchraten festgelegt werden oder so weiter. Ne? Und im Gegenteil, das war dann eben eine Zeit, wo er frohlockte, nicht? Also ein Produkt, was zwischen Industrie und Landwirtschaft ausgetauscht wird aufgrund der Äquivalenzraten oder sowas, nicht? Sagt, das ist schon keine richtige Ware mehr. Nicht? Der Sozialismus ist nah. Da war also außerordentlich optimistisch. Ne? So, die Genossenschaften erfüllten nicht ihre Erwartungen, ne? Und der freie Markt war stärker. Nicht? Und so musste dann ein zweiter Rückzug angetreten werden im Oktober 21. Ne? Und da begann die eigentliche neue ökonomische Politik, also mit regulärem Kauf und Verkauf mittels Geld. Ne? Also man kann auch andere Zitate oder was anführen. Also Lenin war außerordentlich schwankend in den Aussichten, also wann sie da endlich mit dieser Phase da durch sind. Aber was eben häufig vergessen wird, du hast es genannt, das war, dass gleichzeitig, also praktisch gleichzeitig mit dem Gesetz über den Naturalsteuer auch der Guelho-Plan nicht ins Leben gerufen wurde, also die Elektrifizierung mit der berühmten, ich halte das für vielleicht die genialste Ja, Losung ja. Lenins, Kommunismus gleich Sowjetmacht plus Elektrifizierung des gesamten Landes, nicht? Denn Elektrizität, nicht, er hat geahnt, das war damals also die modernste Technik. Nicht? Und das heißt, nicht, Kommunismus ist im Zusammenhang zu bringen mit der modernsten Technik. Nicht? Also das heißt, trotz dieses Rückzugs in der Ökonomie wurde ganz zielstrebig die materiell-technischen Voraussetzungen für den Sozialismus angestrebt und verfolgt. Der Guelho-Plan, der auf 10 bis 15 Jahre angelegt war, der war 1932 erfüllt. Ne? Und 1936 gab es nur noch, also hieß sozialistisches Eigentum, nicht? Das heißt nur noch Staatseigentum und kollektives Eigentum. Was aber eigentlich interessant ist, jetzt um den Zusammenhang mit dem neuen ökonomischen System ist, das ist eigentlich die spätere Zeit in der Planung der Sowjetunion, denn ohne diese Entwicklung hätte die Planung in der DDR sicherlich nicht die Form des neuen ökonomischen Systems vollzogen. Bevor wir jetzt direkt auch zur Nöss weitergehen, sind wir ja ziemlich nah dran an einem Widerspruch, der dich sehr, sehr interessiert in deinem Buch. Und deswegen möchte ich hier noch einen Namen mitfallen lassen, nämlich den von Brejo Praschinski. Der aufmerksam macht auch schon auf den Konflikt zwischen eben dem Wertgesetz und dem, was er als sozialistische Akkumulation beschreibt. Da sind wir ja schon bei einem ziemlich brisanten Punkt und vielleicht noch ein zweiter Denker, der hier mitzunennen ist, wäre Bucharin. Bucharin trat ja für eine proportionale Entwicklung ein. Also das bedeutet, der bäuerliche Sektor und der Industriesektor sollen sich gleichmäßig entwickeln. damit wir hier keine ungleiche Entwicklung haben. Jetzt haben die beiden, also auch vor allem Preobrashenski, ja schon festgestellt, dass das Wertgesetz sich nur völlig entfalten kann, wenn die Ware frei zirkulieren kann, also die Warenzirkulation da ist und unter freier Konkurrenz. Wenn diese Bedingungen nicht vorliegen, dann kann auch das Wertgesetz so nicht greifen. Deswegen kommt er zu etwas, was er auch sozialistische Akkumulation nennt. Helmut, was genau wollte jetzt der Preobrashenski auch mit seinem Ausdruck von sozialistischer Akkumulation ausdrücken? Er sagte, sozialistische Akkumulation ist praktisch, also brutal gesagt, Akkumulation von Kapital auf Kosten der Bauern. Er sagt, das geht nicht mit äquivalentem Tausch, sondern auf Kosten der Bauern. So ist es ja auch gekommen. Ne? Ja. Während eben Bukharin war auch schwankend in seinen Ansichten. Nicht? Der war ja also, bildete ja mit einem, weiß ich, 25, 26 oder so, dann noch ein Duumvirat mit Stalin. Nicht? Und die gingen dann erst auseinander. Nicht? Und ja, es stimmt, Bukharin, nicht? Der hat also teilweise tatsächlich in dem Buch Weg zum Sozialismus, nicht? Hat er sowas, tatsächlich sowas wie eine Formel wie enrichissez vous, also bereichert euch da wie Weiland der Guizot in der französischen Nationalversammlung. Nicht? Und da geriet er dann auch in der Zeit 25, 26 war in der Zeit völlig quer mit Preobrashenski. Ne? So, aber zu der Zeit noch durchaus noch im Einklang mit Stalin. Nicht? Aber wie wir wissen, ist dann doch, also Stalin dann auch die Linie verfolgt, die im Grunde genommen Preobrashenski auch immer favorisiert hat. Nicht? Und man kann natürlich viel reden, wie hätte sich die Sowjetunion entwickelt, wenn also das bucharinsche Konzept sich durchgesetzt hätte. Zumindest muss man sagen, die spätere Entwicklung, nicht die Industrialisierung, dass sie innerhalb von 1928 bis 1941, also 13 Jahren, nicht eine Industrie aus dem Boden gestampft haben, die also der faschistischen Wehrmacht Paroli bieten konnte. Dieser Erfolg gibt ihnen im Recht. Was dagegen spricht, ist natürlich das furchtbare Opfer, Blut und Tränen, die damit verbunden war. Nicht? Aber das ist schwer zu entscheiden. Jedenfalls hat das damals die Sowjetunion eben halt auch jedenfalls gerettet. Nicht? Um welchen Preis auch immer. Nicht? Denn man darf ja auch nicht vergessen, so kurz vorher waren die ja also beinahe in Kriegspanik. Nicht? Also der französische Botschafter, die Bahn. Diplomatischen Beziehungen abgebrochen. In Polen wurde der sowjetische Botschafter erschossen und also alles deutete auf Krieg hin. Und das sind alles natürlich Sachen, die damit verbunden waren. Ne? Ja, aber vielleicht kann ich doch noch was, also jetzt einfach im Hinblick auf die Verbindung mit dem neuen ökonomischen System noch auf die Nachkriegsplanung eingehen, beziehungsweise die Probleme, die da auftauchen. Ne? Also erstmal in der die Planung während der Industrialisierung, die beruhte. Das ist auch eine interessante Geschichte, aber es wird zu lang, Ach, gerne. wenn ich. Ja, denn nicht also die Planung in der Industrialisierung ging zurück auf ein Wachstumsmodell. Das war also das Erste, was überhaupt in der Welt gegeben haben, beruhte auf einem Wachstumsmodell von Gregory Feldman. Ne? So, sinnigerweise wurde er 1931 bei, ach, da fällt mir ein, aus der Guerrero-Kommission wurde dann Gosplan. Großplan, ja. Gosplan, also die staatliche Planbehörde, das Ja. hatte ich vergessen Ja, zu sagen. Also dieser Feldmann, wurde 1931 von Kostwein entlassen. Man munkelt vielleicht, weil er Menschewick war oder so. Also jedenfalls, aber trotzdem wurde Vorstellung, die Wirtschaft entwickelt. Er konnte zeigen, dass eben auch bei hohen Investitionsraten in die Abteilung 1 auch also der Erhöhung der Konsummittel möglich war. Nicht? Und eben, naja, speziell seines Modells, ich war eben, er konnte praktisch auf unendliche Menge von Arbeitskräften zurückgreifen, nicht? Weil eben Arbeitermassen vom Lande jetzt zur Verfügung standen für die Akkumulation. Gut, aber das führt jetzt weit. Planung während der Industrialisierung, das war im Prinzip, war das eine Planung aufgrund von Materialbilanzen. Also Geld spielte keine so große Rolle. Geld brauchte man für Bezahlung, Löhne der Arbeiter und so etwas. Aber für die Planung spielte das keine Rolle. Da wurden dann gegenübergestellt die Anforderungen, die Anforderungen der Zentrale, nicht, mit ausgehend von den Investitionen, die da die sozusagen die Steuerungsgröße waren, im Vergleich mit den Kapazitäten der Betriebe. Und das wird dann in einem iterativen Prozess, also im mehrmaligen Durchrechnen, wurde das dann durchgerechnet, bis eben die Differenzen genügend klein waren. Das war im Grunde genommen, war das eine händische Input-Output-Rechnung, wenn man so will. Wir werden ja noch auf Input-Output zurückkommen. Ne? Im Fall, ja. So, ja. So, und das nicht, und damit komme ich jetzt auf die Nachkriegsplanung. Nicht? Die waren, also in einer Nachkriegszeit war eben die Wirtschaft der DDR mit dem Problem konfrontiert, da eine riesige Menge an Informationen für die Planung der Volkswirtschaft zu bearbeiten. Nicht? Das Produktionsvolumen stieg und die Beziehungen zwischen Produzenten wurden immer komplexer, nicht, so dass eigentlich immer mehr Iterationen eigentlich möglich wären, und das kann man händisch eben nicht mehr machen, nicht? Das heißt, man suchte dann sich bestimmte Schlüssel und Produkte raus, in denen man eben solche Bilanzierungen machen. Die Anforderungen der nationalen Ökonomie für solche besonderen Produkte ist dann der Startpunkt für die Volumenplanung der Produktion weiterhin in physischen Einheiten. Ne? So, also auch nach dem in der Nachkriegszeit noch letztlich physische Materialbilanzen. Es wurde auch, gab auch gleichzeitig eine Geldrechnung, aber das war immer noch das Entscheidende. Naja, man kann sich vorstellen, dass es also dabei Probleme gab. Unter diesen Bedingungen, ich habe das jetzt sehr verkürzt dargestellt, konsistente Pläne hinzukriegen. Nicht? Also nicht die Plan, der Pla der Planungsprozess zog sich häufig so lange hin, dass die Betriebe erst den endgültigen Plan kriegten, als die Planperiode schon längst angefangen hat. Ja? Die Versorgung durch Gossenab war das, nicht, also der materiell-technischen Versorgung. Die war nicht immer zuverlässig. Teilweise waren die auch nur zu 60% oder so erfasst. Nicht? Dann gibt es die berühmt-berüchtigte Tonnenideologie, nicht? Dass also nur es nach der Quantität geht. Nicht? Und dann ist es natürlich günstiger, dicke, dicke Bleche zu walzen, als eben Feinbleche. Nicht, das ist ja bekannt. Ja, und die komplexe geplante Steuerung eines solch riesigen Landes erforderte natürlich Automatisierung. Ne? Auf dem theoretischen Gebiet in diesen Fragen, also wenn man so will, Datenverarbeitung, Informatik oder wie auch immer man das nennt, hatte die Sowjetunion durchaus also sehr fortgeschrittenes Know-how, das aber eben kaum zum Tragen kam. Und das ist eigentlich ein trauriges Kapitel der sowjetischen Geschichte. Nicht? Lineare Optimierung etwa, nicht? Wurde 1938 von Kasanowitsch entdeckt und wurde nicht wurde nicht weiter beachtet, nicht? Als das Buch dann 1958 oder 59 erschien. Dann war kurze Zeit später die englische Übersetzung da. Das heißt, die Yankees wussten genau, welche Bedeutung das hat. Ja. Input, Output wurde auch zögerlich eingesetzt. Also es ist und beschämend, schließlich die Orientierung an IBM-Computern gegen den Widerstand der führenden Experten auf dem Gebiet. Also das ist ein ganz trauriges Kapitel. Gut, Vielleicht, ja. genau, vielleicht jetzt nur, also nur, weil gerade schon die Begriffe lineare Optimierung gefallen sind. Wir kennen das ja heute als Simplex-Verfahren und da wäre noch. Kantorowicz war das ein anderes Verfahren. Der hat das, heute ist Simplex gebräuchlich, aber Es gibt tolle Rechenbeispiele bei dir im Buch. Da hatte er unterschiedliche Aufgaben, wie er die dann gelöst hat. Zusammengefasst oder der Kern ist, lineare Optimierung bedeutet, optimal mit bestehenden Ressourcen umzugehen. Das ist, dass man Maxima und Minima berechnen kann das ist so und der Zweck. Das ist ist der der Zweck Zweck. in der Planwirtschaft. Ja, nicht, Genau. nicht das ist. Wir kommen noch auf dieses mathematische Werkzeug. Ja, darum geht es uns ja später, was wir für mathematische Anwendungen nutzen können, um die Planwirtschaft ja, bedürfnisorientiert möglichst gut nutzen zu können. Ich möchte jetzt aber, da wir jetzt gerade hatten wir die Phase der Nachkriegszeit und das heißt auf unserem chronologischen Zeitstrahl, passiert jetzt auch in der DDR, nähern wir uns allmählich der NÖS an oder dem NÖS, dem neuen ökonomischen System. Ja, Und ja. ich bin also zu der eigentlichen Verbindungsglied zwischen sowjetischer Planung und DDR-Planung Ja. bin ich noch nicht. Entschuldige, dass ich jetzt, aber ich denke, Ganz. das sollte ich noch. Mach genau, darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus. Ja, nicht? Also, Deswegen. wie gesagt, die Probleme waren real, Ja. nicht? Und beim Suchen nach dem Ausweg aus den Schwierigkeiten kamen dann eben auch Ideen zur Einführung von Marktelementen, nicht? Und einer Theorie, dieser seltsamen Theorie der Warenproduktion im Sozialismus auf. Ne? Also nach Diskussionen, die so ungefähr 56, 57 im Institut für Wirtschaftswissenschaften in Moskau stattfinden, wurde also sozusagen diese merkwürdige Theorie des Warenproduktion im Sozialismus sozusagen als offizielle Doktrin angenommen. Nicht? Nicht? Die Unternehmen sollten also gleichzeitig nach Plan und auch nach Gewinn arbeiten. Nicht? Diese Doktrin spaltete die Ökonomen in, ich würde sagen, Marxisten, nicht? Also Befürworter der Nichtwarenwirtschaft und der Warenwirtschaft. Das waren die sogenannten Towarniki. Towar ist Ware auf Russisch. Nicht? Vielleicht lässt sich der Pravda-Artikel von Jevsej Liebermann mit dem Titel Plan, Gewinn, Prämie 1961 also als Ausgangspunkt für die marktwirtschaftliche Offensive bezeichnen. Nicht? Der Titel weist ja schon darauf hin, worauf es jetzt ankommen sollte. Ja? So, und dann abkürzen in der DDR. Es haben dann eben auch die Tawaniki Gesicht. Ne? Ich würde nämlich gerne genau über diesen Teil sprechen, also Warenproduktion im Sozialismus. Und das wurde ja auch von Seiten der DDR teilweise verteidigt. Ich denke hier an Fritz Behrens. Und Fritz Behrens hat auch ein Buch geschrieben, Ware, Wert, Wertgesetz. Und er rechtfertigt diese Warenproduktion im Sozialismus, diese Denkrichtung oder diese Interpretationsweise mit drei bestimmten Punkten. Also Fritz Behrens sagt, Warenproduktion im Sozialismus ist halt von besonderer Art. Erklärt wird das mit dem sich selbst tauschenden Eigentümer. Das ist ein Argument, das er anführt. Das zweite Argument ist, dass er einfach sagt, Eigentümer sind jetzt Verfügungsberechtigte. Und das dritte Hauptargument von Fritz Behrens ist, der Entwicklungsstand der Produktivkräfte sei zu gering. Und mit diesen drei Kernargumenten rechtfertigt Fritz Behrens, dass die Warenproduktion im Sozialismus so erstmal für diese Phase richtig ist. Helmut, was ist deine Kritik an Fritz Behrens Argumentationslinie? Ja, zunächst einmal, das war nicht Fritz Behrens alleine, der also die Theorie fördert, sondern das war offizielle Doktrin der DDR, solange sie existierte. Ne? So, und diese, wenn du das Buch Wahre Wert Wertgesetz nennst, dann weißt du ja auch, dass eine Ansicht war, die er endlich durchsetzen konnte. Er hatte sich vorher schon, nämlich weil eben Stalin zum Abschuss freigegeben war. Das heißt, das heißt, So nach dem 20. Parteitag. ja, nicht? Das heißt also, bis dahin wurde vor allen Dingen von Leuten wie Behrens eben der Stalin als Hemmschuh, nicht? Als Hinderungsgrund für die Einführung dieser Ideen, Entwicklung, wahre Geldbeziehung und so weiter. Ne? Deswegen ist vielleicht interessant, was Stalin sagte über die Warenproduktion im Sozialismus. Denn das ist gerade das, was eben die verneinen. Nicht? Das hat er eigentlich in seinem letzten ökonomischen Wert, ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR und dann kommt noch irgendwas dazu, über Frieden oder was weiß ich, eigentlich sehr schön dargelegt. Er hatte klare Vorstellungen über Warenproduktion im Sozialismus. In der damaligen Sowjetunion gab es zwei Eigentumsformen, nicht? Also Staatseigentum und Kollektiveigentum. Nicht? Warenproduktion, so sagt er, gibt es noch, nicht? Weil eben im Austausch zwischen Industrie und Landwirtschaft die Produkte ihre Hände wechseln, wie Marx sagen würde, also zu Waren werden. Nicht? Das ist aber das Besondere an eine besondere Warenproduktion, weil sie eben erstens eine Warenproduktion ohne Kapitalisten ist und zweitens der Wirkungsbereich auf den persönlichen Bedarf beschränkt ist. Denn man muss wissen, auch die wesentlichen Produktionsmittel in der Landwirtschaft, also Maschinen, Traktoren, Stationen oder so, waren damals Eigentum des Staates. Ne? Und Produktionsmittel seien keine Waren mehr, weil sie erstens nicht verkauft werden, zweitens nicht vom Staat, also auf die Betriebe verteilt werden, nicht, ohne dass sie dann Eigentumsrecht verlieren, nicht, und drittens, die Betriebsdirektoren sind nicht Eigentümer ihrer Betriebe, sondern Bevollmächtigte des Staates, die die Produktionsmittel entsprechend der Preise durch den Plan festlegen. Ne? Erst wenn also an die Stelle des staatlichen und kollektiven Sektors ein einheitliches Wirtschaftsorgan tritt, ne, dann werden wahre Wert- und Wertgesetze hinfällig. Ne? Wie das passiert, sah er zwei Möglichkeiten. Man könnte also, oder beziehungsweise könnte man schlecht, nicht? Also Kollektiveigentum wie kapitalistisches Eigentum behandeln und einfach verstaatlichen. Das würden die Bauern sicherlich als Enteignung ansehen und nicht so toll finden. Er favorisierte einen Weg dahin, durch die allmähliche Umwandlung des Kollektiveigentums in allgemeines Volkseigentum, durch gleichfalls auch allmähliche Einführung des Produktentauschs an die Stelle der Warenproduktion. Man muss allerdings sagen, wenn Stalin von einem Produktenaustausch nach dem Verschwinden der Warenproduktion ausgeht, dann hat dies nichts zu tun mit diesen üblichen Utopien über Verteilung der Naturalien aus dem Füllhorn des Überflusses, mit dem also der Kommunismus immer verbunden wird. Nicht? Erinnert daran, dass die Marx'schen Reproduktionsschemata, zweiten Band des Kapitals, dass die auch ihre Gültigkeit haben für die gesellschaftliche Produktion. Ne? Also weiterhin, nicht? Gesetzmäßigkeiten ökonomische Gesetze im Sozialismus. Auch dann muss noch der Austausch zwischen Abteilung 1 und Abteilung 2 muss also funktionieren. Das funktioniert eben in der kapitalistischen Marktwirtschaft mittels des Wertgesetzes und in einer künftigen, in einer kommunistischen Gesellschaft, sagte er eben halt, wird es nicht mehr auf über einen Umweg gemessen, sondern mittels, aufgrund der Verausgabung der Zeit, Menge Stunden. Also so ziemlich wörtlich steht das da. Ne? Das heißt, Stalin war ein Vertreter der Planwirtschaft auf der Basis von Arbeitszeitrechnung. Ja, ich sehe, ich rede wieder zu viel. Nein, Ne? nein, Quatsch, nee, ich finde, das ist gut. Behrens drittes Argument vor allem, ne, der geringe Entwicklungsstand der Produktivkraft. Du schreibst ja auch bei dir im Buch, je weiter die Entwicklung der Produktivkraft voranschreitet, desto größer wird auch der Widerspruch zwischen Plan und Markt. So weit, dass es sogar zu einem Antagonismus wird. Also nicht, ja, da ziehst du nochmal Neben- und Hauptwiderspruchbegriffe heran und sagst, ursprünglich bei der Entstehung, als die DDR entstanden ist, war der Hauptwiderspruch erstmal notwendiger Aufbau des Sozialismus und das steht im Widerspruch zur nicht hinreichenden entwickelten Produktion. Aber mit Entwicklung der Produktivkraft entsteht ein neuer Hauptwiderspruch oder beziehungsweise ein bestehender Nebenwiderspruch wird zum Hauptwiderspruch, nämlich der zwischen Plan und Markt. Und der ist sogar antagonistisch. Kannst du noch mal erklären, Helmut, weshalb ist der Widerspruch Plan und Markt so gewichtig? Also der abstrakt gesehen stehen Plan und Markt in einem Antagonismus. Ne? Also nicht, das ist zum Markt gehören untrennbar, unabhängig, privat voneinander agierende Produzenten von Waren, nicht, deren Zusammenhang durch den Tausch gestiftet wird. Ne? Der Tausch, also Markt, nicht, ist verbunden mit einem Händewechsel, Eigentümerwechsel. Nicht? Im Gegensatz dazu Kooperation, Plan. Nicht, ist ein Handel unter einem gemeinsamen Eigentum, also kein Eigentümerwechsel. Ne? Markt, es steht Markt versus Plan, unabhängige Produzenten versus voneinander abhängige Produzenten, Warenproduktion, Gebrauchswertposition, Tausch versus Kooperation. Das ist also, steht alles gegeneinander. Nicht? Und je mehr Markt, desto weniger Plan und umgekehrt. Nicht? Das heißt, das macht den Antagonismus von Markt und Plan aus. Was jetzt nicht heißt, ich habe von abstrakt gesehen Widerspruch, was nicht heißt, dass in der Realität nicht auch Markt- und Planelemente zusammen existieren. Nicht? Das hat's gegeben und wird es auch in Zukunft sicherlich eben irgendwelchen Übergangsstadien oder so. Nicht? Nur, man sollte eben wissen, wenn man sich Marktelemente ins Haus holt, dass man dann sich auch sozusagen den Feind ins Haus geholt hat. Nicht? Und wenn man sich dessen nicht mehr bewusst ist und sogar, wie es dann in der DDR passierte, nicht die Verbindung von Markt und Plan als sozusagen notwendigen Bestandteil des Sozialismus erklärt. Dann hat man verloren. Nicht? Und nicht, das ist, ich denke, die Äußerung der Entscheidungsträger, Ökonomie und Staatsapparat, nicht, dann stellt man fest, nicht, die sagen alle, naja, wir hatten zu wenig Markt, wir hatten zu wenig Joint Ventures, nicht, der Markt kann doch vieles besser und so weiter. Das heißt, ich habe das beschrieben als ein Sozialdemo also eine Sozialdemokratisierung der Entscheidungsträger oder wie man das nennen sollte. Nicht? Also im Grunde genommen eine Dekadenz. Ja. Aber wir waren jetzt ein bisschen von Behrens abgekommen, nicht? Wollen wir noch mal weiter beim Behrens, genau? Ja, müssen wir nicht. Ich meine, diese Geschichte mit dem, also eine Konstruktion, die dann auf den sich selbst tauschenden Eigentümer hinausläuft, das ist schon bizarr, nicht? Naja, wenn du danach fragst, schon seine. Die Frage, mit der er das einleitet, nicht? Ob eben halt, es stellt sich die Frage, ob die Produkte, die zwischen den arbeitsteilig produzierenden sozialistischen Produzenten ausgetauscht werden, noch Warencharakter haben, nicht? Dann ist wirkliche sozialistische Produzenten tauschen ihre Waren nicht aus, sondern liefern sie nach Plan an andere Produzenten. Insofern wird schon in der Ausgangsfrage vorausgesetzt, was also gezeigt werden soll. Ne? Naja, und dann eben, er führt auch noch an, ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast, dass also die sozialistischen Produzenten Produkte produzieren, die für sie nicht gebrauchswert und für die anderen aber gebrauchswert haben. Ne? Nicht, das ist nicht, aber der Begriff nicht gebrauchswert hat in einer Planwirtschaft überhaupt keinen Sinn. Nicht? Denn im Plan wird also, der Plan wird so angelegt, dass alles das, was produziert wird von vornherein Gebrauchswert gesellschaftlicher Gebrauchswert ist. Nicht? Ja, und dann eben versucht er noch Eigentümer durch Verfügungsberechtigten zu ersetzen. Nicht? Und ist eigentlich auch kein sehr ja. sagendes Argument, nicht? Denn Betriebs- und Kombinatsdirektor ist genauso dem Plan und damit dem Staat als Eigentümer unterworfen, wie der Manager, der im Auftrag seiner Eigentümer handelt. Aber diese Konstruktion kommt auch in dem dicken grauen Wälzer politische Ökonomie des Sozialismus vor, nicht? Und in dem Buch ist tatsächlich lehnen sich am meisten aus dem Fenster, weil sie allen Ernstes die Existenz eines Marktes behaupten. Ja. Und so, aber wenn man da mal genauer hinguckt, nicht, dann sind unterliegt dieser Markt solchen Einschränkungen, dass vom Markt nichts mehr übrig bleibt. Ja, ich glaube, da steht dann auch nicht existierender Markt, der hilft auch bei der Preisfindung nicht. Ja, Ja. das habe ich aber geschrieben. Das hast du geschrieben. Ja, ich weiß. Ist bei mir gut hängen geblieben, ja. Ich glaube, das war so die Phase von Ulbricht, in Ja. der diese Verstümmelung oder Reduktion des Marktes, dann aufgetaucht ist und eigentlich alle Marktelemente aus dem Markt entfernt wurden und was dann noch übrig blieb, war dann auch nicht mehr hilfreich. Okay, Helmut, ich würde nämlich gern noch etwas Zeit für die Perspektive und Potenziale. Ne? Dein Buch heißt ja auch Plädoyer für Planwirtschaft. Und wir haben uns jetzt mit Herleitung und Theorie eingelassen. Wir haben Probleme aufgezeigt. Aber das ist ja ein Plädoyer für Planwirtschaft und keine Kritik an der vergangenen Planwirtschaft. Sondern wir möchten ja was ausdrücken. Wir möchten die Notwendigkeit ausdrücken, sich mit Planwirtschaft auseinanderzusetzen, damit zukünftige Anläufe nicht mehr die, ich nenne das mal, Kinderschuhschwierigkeiten der Vergangenheit wieder anziehen, sondern wir aus der Vergangenheit lernen und auch die unter anderem technischen und mathematischen Möglichkeiten mit einarbeiten, um halt das volle Potenzial einer Planwirtschaft für eine Gesellschaft nutzen zu können. So, ja, rationale Bewertung der Produkte durch Bestimmung der in ihr steckenden Arbeitszeit. Das ist so ein bisschen Kern der Übung, würde ich sagen, Helmut. Und dabei gibt es immer zwei Sachen, die möchte ich vielleicht noch vorweg, und zwar, dass hier Arbeit oder Arbeitszeit aus ökonomischer Sicht nicht ganz gleichgesetzt ist, sondern wir sprechen auch von einer konkreten gesellschaftlich notwendigen Arbeit. Und wir sprechen auch von einer abstrakt nützlichen Arbeit. Dafür auch die Preisberechnung oder wie groß das Arbeitsquantum, das sich in einem Produkt vergegenständigt, wie groß das ist, müssen ja häufig aus der Vergangenheit bereits vergegenständliche ein Arbeitsquantum in den vorhergegangenen Produkten und auch in den Produktionsmitteln, die zur Herstellung von den neuen Produkten nötig sind, schafft man blöderweise bei dem Versuch einer Preisfindung eine lange Aneinanderkettung von Arbeitszeiten in Produkten und Produktionsmitteln, in denen wieder Arbeitszeit steckt und so weiter und so weiter. Das ist ein gewisses Problem. Aber nicht für dich, Helmut. Du siehst da gar kein Problem. Naja, ich gebe nur wieder, was andere Schlaue daraus gekriegt haben. Nicht? Ja, nicht? Es ist klar, wenn man Planwirtschaft auf der Basis von Arbeitszeitrechnung machen will, nicht, dann muss man auch irgendwie wissen, wie viel Arbeit drinsteckt. nicht, wenn eben der Markt hilft da nicht mehr. Nicht? Und völlig richtig, nicht? In jedem Produkt sitzen Vorprodukte und Halbzeuge und Vorprodukte von Vorprodukten und so weiter. Es scheint ja erstmal eine unendlich schwierige oder aussichtsloses Unterfangen sein. Ja, und gerade für dieses Problem ist eben bietet die Input-Output-Rechnung, um endlich mal darauf zu kommen, also eine Lösung. Also Input-Output-Tafel ist, das ließe sich natürlich am besten an einer Leinwand alles erklären. Ja, klar. Gut, aber ich habe ja auch Vorträge, die also mit Videopräsentationen, also wer sich dafür interessiert, der kann da mal nachgucken, nicht, wo ich das also sozusagen sinnlicher darstellen kann. Ja, die Links packen wir dann unten mit in die YouTube-Folge auf jeden Fall, dass man da mal schauen kann in einem Vortrag vor dir mit Präsentation. Ansonsten sind natürlich auch in Helmuts Buch Plädoyer für Planwirtschaft ist ein recht umfangreicher Anhang mit Beispielrechnungen und auch mit entsprechenden Tabellen bzw. Abbildungen, die das alles nochmal verdeutlichen, was jetzt die Arbeitszeitrechnung oder auch Input-Output-Analysen angeht. Ja, da ist nochmal viel da skizziert. Ja, also eine Input-Output-Tafel ist ein quadratisches Schema von Zahlen, die die Verflechtung von einer Volkswirtschaft erfasst. Ne? Man kann an ihnen ablesen, wie viel Inputs sie an andere Industrien liefert, also alle anderen, nicht? Was sie an Output an die anderen liefert, nicht? Deswegen Input-Output-Analyse. Also, nicht? Input-Output-Rechnung löst, und das ist die Kernidee, für die Leontief auch den Nobelpreis gekriegt hat, die gesamte Volkswirtschaft sozusagen in ihre direkten Arbeiten auf. Nicht? Also wenn man sieht, nicht, das ist aufgelistet, nicht, was weiß ich, Kohleindustrie erhält so viel an direkter Arbeit, aber sie enthält die und die Komponenten von den anderen, die kennt man ja nicht. Ja, so, aber wenn man weitergeht, nicht, die Komponente Eisen, da sieht man, aha, auch hier stehen irgendwo die Inputs für die Eisenindustrie. Nicht? Also wichtig ist, dass die gesamte Volkswirtschaft in irgendeiner Weise erfasst wird. Also in diesem Sinne löst die Input-Output-Rechnung die gesamte Volkswirtschaft sozusagen in ihre direkten Arbeiten auf. Ne? Das ist eine einfache Idee, aber war bisher noch keiner drauf gekommen. Jedenfalls war sie Nobelpreis-reif. Die direkten Arbeiten kennen wir ja. Und das Geniale an der Input-Output-Rechnung ist, dass man aus der Kenntnis der direkten Arbeiten und der technischen Produktionsbedingungen. Nicht? Das heißt, jeder Betrieb weiß also jetzt physisch, nicht, für den physischen Mittel, für die, was für eine Produktion seiner Produktionseinheit nötig ist. Ne? Also das Geniale der Input-Output-Rechnung besteht darin, dass aus der Kenntnis der technischen Produktionsbedingungen nicht in physischer Form und den direkten Arbeitszeiten sich der gesamte Arbeitsinhalt der Produkte berechnen lässt. Das ist die Bedeutung für die Arbeitszeitrechnung. Nicht? Das ist die Voraussetzung dafür, dass man tatsächlich Planung auf der Basis von Arbeitszeitrechnung machen kann. Diese Input-Output-Tafeln, so auf der Ebene, wie ich sie jetzt beschrieben habe, nicht beschreiben nur die aktuellen Materialflüsse. Nicht? Aber Materialfluss setzt eine Quelle voraus, also Ressourcen. Nicht? Diese sind, so ist das Leben, nicht immer im gewünschten Ausmaß oder eben auch gar nicht vorhanden. Nicht? Unter diesen Bedingungen eine optimale Lösung für die Planerfüllung zu finden. Nicht? Also das und das ist nicht da, nicht? Aber wie mache ich jetzt also das relativ Beste raus? Das ist ein jetzt für unsere Zwecke also für unseren Zusammenhang, ein Aufgabenfeld für die lineare Optimierung. Ja. Lineare Optimierung, ich hatte es vorhin ja schon mal angedeutet, nicht, ist mit dem Namen Leonid Kantorowicz verbunden. Der wurde 1938 zu einem ganz handfesten Problem von einer Leningrader Holzfurnierfabrik folgendes Problem präsentiert. Nicht? Die hatten da 8 Maschinentypen mit unterschiedlicher Produktivität und 5 verschiedene Holzsorten. Nicht? Gesucht ist der maximale Output an Holz unter der Bedingung, dass die Holzarten in bestimmten Verhältnissen zueinander stehen. Dafür gab es damals kein mathematisches Verfahren. Kantorowicz fand eins und hat einen Nobelpreis dafür gekriegt. Wie gesagt, wurde nicht beachtet, erst viel später. Also allgemein bedeutet optimieren, also lineare Optimieren, nicht ein Maximum oder auch Minimum einer linearen Funktion, also dass das in zweidimensional eine Linie ist, nicht gerade Linie ist, zu finden, unter die einer Reihe von einschränkenden Bedingungen, das ist wichtig, unterliegt. Nicht? Denn eine lineare Funktion unbeschränkt, die hat kein Maximum, Minimum. Ja. Ja, aber was hier auch noch wichtig ist, durch die lineare Optimierung wurde die Behauptung der österreichischen Schule, Mises und Hayek und diese Konsorten widerlegt, die meinte, rational planen könnte man nur in Geldgrößen. Westliche Lehrbücher über lineare Optimierung enthalten bis heute fast ausschließlich Beispiele, wo es um Optimierung von Geldgrößen geht. Aber wir haben ja gesehen, das Ausgangsbeispiel, nicht Holz, Maximum Output von Holz, also nicht, da ging es nicht um irgendwelche Geldgrößen. Das ist also auch noch die Bedeutung der linearen Optimierung. Genau, das sind jetzt auf jeden Fall die lineare Optimierung, die Input-Output-Analyse, alles Anwendungsmöglichkeiten, wenn wir eine Planwirtschaft auf Grundlage von Arbeitszeitrechnung begreifen wollen. Das ist auch der Kern deines Anliegens in deinem Buch. Es geht aber noch weiter. Jetzt sind wir so, habe ich das Gefühl, wir sind an einem Punkt, wo wir in der Gegenwart angekommen sind und ein bisschen darüber spekulieren dürfen, was heute alles möglich wäre, auch für die Zukunft. Zum Beispiel gerade in dem Buch von den beiden Schotten, Cockshott und Cottrell, auch ausgearbeitet wurde. Die haben ja noch ganz wichtige Ideen mit reingebracht, wie man auch, ich möchte jetzt nicht auf das Kapitel der Kybernetik eingehen, aber computergestützte Planwirtschaft spielt ja schon eine Rolle. Aus Zeitgründen können wir das jetzt nicht komplett erfassen, wie sich das auch historisch herleiten lässt. Soll man nur der Kitov genannt sein, der in den 50er Jahren schon dafür plädiert hat? Ja, Kitov, ja, Ja, Kitov und Gluschkow, ja. Und jetzt können wir uns heute darauf einigen, dass computergestützte oder die Rechenleistung, die wir da haben, erstmal ein gutes Instrument sind, um Planungsfragen anzugehen. Cockshott und Cottrell haben das ja auch gemacht. Was ist jetzt vielleicht vor allem hinsichtlich Verteilungsfragen, Aneignung, Verteilung, was haben die beiden dazu beigetragen für unseren Ausblick in die Zukunft? Also ich muss sagen, erstmal Cockshott und Cottrell und vor allen Dingen Cockshott, also haben also die, denke ich, die große Verdienste im Wiederaufleben und Aufnahme des schon doch recht löchrig gewordenen Pfades der Arbeitszeitrechnung. Nicht? Und Paul Cockshott ist selber Computerfachmann, Computerwissenschaftler und ist auch heute eigentlich der führende Mann in der Erforschung einer Planwirtschaft, nicht was alles da. Denn was ich hier erzählt habe, nicht mit der nicht Input-Output-Rechnung und so, das ist alles das ist so im Kern der Gedanke, nicht. Aber es sind natürlich viele weitere Probleme zu lösen, nicht. Dass ich hatte schon die Ressourcen angesprochen. Es müssen genauso Output-Tafeln für das fixe Kapital eingerichtet werden, nicht? Das heißt, Investitionen wirken über viele Jahre hinweg. Das heißt, die Zeitdimension kommt auch noch hinzu, nicht? Statt mit Matrizen muss man mit Tensoren rechnen und so weiter. Nicht, das ist alles, da ist Cockshott der führende Mann und ja, wirklich, der auf vielen anderen Gebieten, fast allen, auch außerordentlich aktiv ist, nicht von. Ich kann vielleicht an der Stelle empfehlen, er hat auch mehrere YouTube-Tutorials, die auch sind auch sehr schön. In den ersten, die ich mir jetzt angeguckt habe, macht er sich so ein bisschen über Hayek lustig. Das finde ich auch sehr gelungen. Ja. Gibt's gibt's leider nur englischsprachig, beziehungsweise schottisch, muss man ja dazu sagen. Aber er gibt sich gut Mühe, gutes Englisch zu sprechen. Schon verständlich. Ja. Ja, das ist, danke für den Hinweis. Das ist wirklich also ein naja, sehr hochkarätiges Bildungsprogramm, marxistisches Bildungsprogramm, was Ja, er da. sehr dicht, Ja, kann man ja, sagen. ja. Ja. Also was die Aneignung und Verteilung betrifft, reichen Fogstatt und Cottrell einen Vorschlag von Marx aus dem Kritik des Gotha-Programms auf. Ein Vorschlag, den Marx in die erste Phase der kommunistischen Gesellschaft angesiedelt hat, wohlgemerkt. Ne? Also nicht irgendwie im grauen Horizont, wo alle Katzen grau sind. Ja, der Vorschlag ist, darf ich ausnahmsweise vielleicht mal ein Zitat vorlesen? Ja, bitte, ich bitte. Ja, also das Zitat von Marx ist: Die individuelle Arbeitszeit des einzelnen Produzenten ist der von ihm gelieferte Teil des gesellschaftlichen Arbeitstags, sein Anteil daran. Er erhält von der Gesellschaft einen Schein, dass er so und so viel Arbeit geliefert hat, nach Abzug seiner Arbeit für die gemeinschaftlichen Fonds, und zieht mit diesem Schein aus dem gesellschaftlichen Vorrat von Konsumptionsmitteln so viel heraus, als gleich viel Arbeit kostet. Dasselbe Quantum Arbeit, das er der Gesellschaft in einer Form gegeben hat, erhält er in der anderen zurück. Hier findet der einzige Tausch statt. Arbeitsquanta gegen Anteil am gemeinsam geschaffenen Reichtum, der gleich viel Arbeit kostet. Deshalb sprach Marx in diesem Zusammenhang auch noch von Restbeständen des bürgerlichen Rechts. Nicht? Zwar ein formales Recht, was die individuellen Ungleichheiten und Bedürfnisse nicht berücksichtigt. Aber ich denke, es ist eine Formation, in der man dennoch gut leben kann. Ja, solche Arbeitsgutscheine waren nicht so ganz neu, die wurden sogar schon praktiziert von Robert Owen, nicht? Einer der utopischen Sozialisten, der aber am wenigsten so utopisch war, weil ihnen die Eigentumsfrage bewusst war. Naja, nee, er war nicht so naiv wie Proudhon, nicht? Der also ja auch sowas ausgegeben hat, nicht? Unter Be Beibehaltung nicht? Kleinbürgerlicher Warenproduktion. Weidling. Ja, Weidling. Owen hat die ausgegeben in so einem genossenschaftlich organisierten Gemeinwesen, dem allerdings keine lange Lebenszeit beschieden war. Ansonsten so in den bisherigen Anlauf zum Kommunismus hat es sowas Ähnliches, ja, vielleicht in chinesischen Volkskommunen der 60er und 70er Jahre gegeben. Dort gab es ein ausgesprochen differenziertes Bewertungssystem der Arbeit durch Arbeitspunkte. Ist ganz interessant, wenn man das mal nachliest. Das wird auch recht gut funktioniert. Aber ansonsten, wie gesagt, gab es da bisher noch nichts weiter. Ja, die haben sich Gedanken gemacht auch über die Verteilung der Konsumgüter. Also es ist klar, dass die alleinige Orientierung der Preise an den Arbeitswerten, wenn ich jetzt von Arbeitswert spreche, dann ist das eigentlich nicht korrekt, denn Werte gibt's ja nicht mehr in der kommunistischen Planwirtschaft. Aber ich müsste dann so immer zu gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeitquanten oder sowas reden. Also immer in, wenn ich von Werten und Preisen spreche, immer in Anführungsstrichen denkt. Ja? Also es ist sicherlich nicht sinnvoll, die Preise, also der Konsumgüter alleine an den Arbeitswerten zu binden, nicht solange nicht auch der gesellschaftliche Nutzen der Produkte bewertet wird. Nicht? Denn man weiß ja, im vergangenen Sozialismus wurde auch viel, von vieles zu wenig, aber auch von vielen zu viel produziert, weil niemand das haben wollte. Sie schlagen vor, das Zusammenspiel von gesellschaftlichen Nutzen und Arbeitsaufwand auf folgende Weise zu organisieren. Also der Arbeitsaufwand für ein einzelnes Produkt ist, wie wir gesehen haben, berechenbar. Der gesellschaftliche Nutzen lässt sich am Ausmaß der Bereitschaft der Konsumenten, indem sie bereit sind, mehr oder eben halt weniger Arbeitsmarken über oder unter eben Arbeitszeitäquivalent für das Konsumgut herzugeben. Kochschol-Kottrill schlagen vor, dass jedes Konsumgut mit zwei sozusagen Etiketten versehen wird, nicht? Auf dem zum einen das tatsächliche Arbeitszeitquantum steht, das heißt, wie viel Arbeitszeit tatsächlich für die Herstellung erforderlich war, und zum anderen einen sogenannten Gleichgewichtspreis, der sozusagen die Abweichung vom Gleichgewicht angibt, in dem gerade so viel produziert wird, wie nachgefragt wird. Beides ist in Arbeitszeiten angegeben. Bei Preisen, Anführungsstrichen, auf der Grundlage von Arbeitszeitrechnung sollte das Verhältnis vom Gleichgewichtspreis zum Arbeitswert gleich 1 sein. Nicht? Wir hatten gesehen, welche Probleme es geben kann, wenn Preise und Arbeitswerte nicht übereinstimmen. Übersteigt die Nachfrage das Angebot, wird der Preis so angehoben, dass der Nachfrageüberhang ausgeglichen wird. Das Verhältnis von Gleichgewichtspreis zu Arbeitswert ist dann größer als 1. Entsprechend wird das Verhältnis kleiner als 1, wenn die Nachfrage das Angebot unterschreitet. Daraus folgt die Planungsregel: erhöhe das Produktionsziel für Produkte mit einem Verhältnis größer als 1, verringere es bei einem Verhältnis kleiner als 1. Das Ziel ist, dass auf diese Weise das Verhältnis von Gleichgewichtspreis zu Arbeitswertpreis im Durchschnitt auf 1 gehalten wird. Nicht? Das ist eben wichtig für das Funktionieren. Also so wird die Produktion wird dem Verbrauch kontinuierlich angepasst. Denn das ist ja was die beiden auch mitgedacht haben, dass dieser direkte Abruf heute in einem Supermarkt ja überhaupt gar keine Schwierigkeit mehr wäre, sofort in einem Kassenregister mit einzuspeisen, welches Produkt wurde jetzt wie gekauft, wie ist aktuell der Nachfrageüberhang, also ist dieser Wert gleich 1, größer, kleiner 1. Und in der direkten digitalen Verarbeitung kann das ja an die Produktionsweise weitergegeben werden. Das ist keine Tabellenkalkulation höherer Ordnung, das ist eigentlich recht einfach zu begreifen. Und geht in einer Planwirtschaft eben viel schneller als in einer Marktwirtschaft, wo das erst so Marktsignale gegeben werden. Ja. Und hier hat man ja den Zweck, hier hat man ja wirklich das Ziel, diesen Wert gleich 1 zu halten. Also wirklich abgepasst auf das Bedürfnis oder jetzt mal Nachfrage, genau immer wieder, das wird immer ein bisschen, das wird so eine Hysterese geben, also immer ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, das wird ein bisschen schwanken, aber man wird sicherlich mit der Zeit sich immer mehr diesem Wert 1 annähern können, mit immer kleineren Schwankungen. Vielleicht geben sich da bestimmte Muster, dass es saisonale Peaks gibt oder ähnliches für das eine Produkt, das wird vielleicht mehr im Sommer gekauft, das andere mehr im Winter. So kann ich mir gut vorstellen, dass das auch Stück für Stück besser einhegbar ist in Optimierungsprozesse. Ja. Helmut, jetzt sitze ich häufig auch mal irgendwo, weiß ich nicht, in der Bar mit Leuten, die noch nicht so ganz überzeugt sind von kommunistischen Ideen, die auch mit planwirtschaftlichen Modellen sehr skeptisch sind und die führen gerne an, ja, aber Arbeit ist doch nicht gleich Arbeit. So total heterogen. Also ich jetzt zum Beispiel, ich habe irgendwas was gelernt und deswegen ist das doch mehr wert als die Arbeit von jemand, der vielleicht weniger gelernt hat. Das ist ja häufig, dass man da Fließbandarbeiter und Ingenieurinnen gleichzusetzen, das ist doch nicht ganz in Ordnung. Das muss doch irgendwie berücksichtigt werden bei dem Plan. Dann sage ich immer, ja, der Marx hat gesagt, komplizierte Arbeit ist multiplizierte, einfache Arbeit. Und dann rollen sich schon die Augen um. Was ist das denn jetzt wieder für ein, da hat der Marx auch wieder was zugesagt. Helmut, du kennst das. Cockshott und Cottrell diese Frage nach der Heterogenität der Arbeit ja mit beantwortet haben. Für mich selber so ein altbekanntes, auch privates Problem ist aus vielen Diskussionen. Wie lösen Sie das Problem? Wie vermittelt man das? Ja, also zunächst einmal, Marx hat ja natürlich, wenn Marx sagt, qualifizierte Arbeit ist multiplizierte einfache Arbeit, kann man erstmal nichts gegen sagen, aber das sagt natürlich noch nicht viel, wie man damit was das nun also konkret halt und so. Also klar, die Arbeit einer Ingenieurin ist nicht in jeder Hinsicht gleich die Arbeit eines Fließbandarbeiters, ne? Ja, diese Multiplizierung der einfachen Arbeit, das kann man schon abschätzen, nicht? Wenn man dran denkt, wenn man die Arbeitskraft auch behandelt wie eine Maschine. Ne? Das ist viel, also in einer Maschine steckt allerhand Arbeit drin, nicht? Gesellschaftliche Arbeit. Genauso ist es mit der Qualifikation von einer Ingenieurin. Nicht? Da waren die eben allen ausrechnen, nicht? So und so viele Stunden Professoren, Bibliotheksangestellten und so weiter. Und dann eben ja, zu einer Abschätzung kommen, den, ich muss jetzt wieder sagen, Wert der Arbeitskraft ausmacht. Und der sich eben so geronnen ist in der Qualifikation wie bei einer Maschine und die in dem Maße, wie sie eben als qualifizierte Arbeitskraft eingesetzt wird, eben auch verschleißt. Nicht? Also man muss sich fragen, wie lange währt so eine Qualifikation? Nicht? Vielleicht 15 Jahre oder so etwas. Ne? Also insofern. Also die Qualifikation einer Ingenieurin gibt sozusagen im Laufe ihrer Arbeitszeit Wert ab. Ne? Und das wird natürlich berücksichtigt, aber nur im Plan. Ne? Es ist zwar nicht unbedingt notwendig, aber ich denke, ja, also ich würde es für zwingend erforderlich halten, dass die Partizipation für alle gleich ist. Also, nicht? Auch für qualifizierte Arbeitskräfte, dass die den gleichen Anteil kriegen wie alle anderen auch. Also ich denke, diese Gleichheit, nicht? Die hat also geradezu kulturrevolutionäre Konsequenzen, nicht? Also im Hinblick das Selbstwertgefühl und Streben nach kulturellen Werten oder wie auch immer man das ausdrückt, für mich ist eigentlich, aber das ist schon nicht mehr das Gebiet des wissenschaftlichen Kommunismus, nicht? Sondern das sind eben so Felder, über die man eben diskutieren muss. Und das in gesellschaftlichen Diskussionen wird sich dann eben herausstellen, was sich da durchsetzt, nicht? Also ich würde jedenfalls ganz heftig für eine gleiche Partizipation für alle plädieren. Nicht, dann gibt es auch keine partikulären, Dominanz partikulärer Interessen, nicht, denn bekannt ist, nicht, wer mehr Reichtum zur Verfügung hat, nicht, hat auch irgendwie da mehr Macht. Also dafür würde ich insofern, also Berücksichtigung im Plan, klar, aber nicht in der Bezahlung, wenn man so. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit hätte ich noch, ja, ich hätte noch eine Frage, die mir wichtig ist. Und zwar möchte ich gar nicht groß um den Demokratiebegriff jetzt nochmal ausfechten und streiten und was wir für ein Verständnis von Demokratie als, weiß ich nicht, als Volksherrschaft, als Diktatur des Proletariats oder wie wir jetzt diesen Begriff auch immer fassen. Mir geht es um eine operative Frage. Eine direkte Demokratie haben auch bei Cottrell und Cockshott wurde auch diskutiert, was hier auch möglich ist. Wir hatten gerade den Begriff der Partizipation, der politischen Partizipation über direkte Demokratie. Also wie kann das in das operative gesellschaftliche Wirken mit eingebunden werden? Naja, da stellt sich ja zunächst mal für viele die Frage, ich spreche ja von einer, und was anderes halte ich auch nicht für möglich, von einer zentralen Planwirtschaft, nicht? Also, und zentrale, wenn das viele Leute hören, sehen dann schon Gefahren vor zu, wenn also irgendwas zentral entschieden werden soll. Aber zunächst einmal, ich denke, mit dem Kommunismus untrennbar verbunden ist eine zentrale Aneignung des Mehrprodukts, nicht? Kodiert über einen Plan, der über der Totalität der Gesellschaft operiert, nicht? Also ich denke, deswegen kommen wir an einer zentralen Planwirtschaft nicht vorbei. Daraus folgt aber eben nicht unbedingt eine zentralisierte Macht, nicht? Das ist ja immer die Befürchtung, nicht? Wäre das der Fall, wäre das, naja, eigentlich eine der stärksten Argumente gegen die Planwirtschaft. Gewiss, die Ausarbeitung von Plänen ist eine Sache von relativ wenigen Fachleute, aber wichtige Eckpunkte der Planung, nicht? Also nicht wie viel in die Akkumulation, wie viel in die Versorgung der Arbeitsunfähigen, strategische Entscheidungen, Investitionen, Innovationen, Ressourcen, Ausschöpfung und so weiter. Das ist alles Gegenstand der gesellschaftlichen Debatten, nicht? Und man beachtet, deswegen ist die Gleichheit ebenso wichtig. Das sind Debatten in Abwesenheit von dominierenden Partikularinteressen. Deswegen würde ich eher von einer Planmaschine sprechen, die von der Gesellschaft gesteuert wird. Naja, und für die Organisierung der Entscheidungsprozesse, nicht, da spielt uns die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie in die Hände, nicht? Debatten mit anschließender elektronischer Abstimmung sind möglich. Es gibt auch Vorschläge per Handy mit hohem Sicherheitsstandard. Auch auf dieser Schiene ist Cockshot aktiv. Das ist verrückt, ja. Das ist nicht. Volksabstimmung könnte mal über die Vereinigten Sozialistischen Staaten Europas, aber nicht, wenn man dann berücksichtigt, dass die, also bei komplizierten Fragen, dass die Fragebögen widerspruchsfrei sind, so eine Wissenschaft für sich, aber das gibt es eben alles schon. Aber Cockshott und Cottrell weisen auch auf ein Repräsentanzproblem hin. Ne? Also auch in der kommunistischen Gesellschaft wird es auf verschiedenen Ebenen Körperschaften geben. Ne? Und ja, und da stellt sich die Frage, wie werden die bestimmt? Ne? Selbst Lenin, nicht, der in Staat und Revolution schon noch fabulierte über das Absterben des Staates und so weiter, nicht, meinte, naja, also dass also repräsentative Formen noch möglich, noch nötig sein werden. Aber das Repräsentanzproblem ist eben, dass die durch Wahl bestimmten Repräsentanten einer Population niemals eine repräsentative Stichprobe der Repräsentierten sind. Wir brauchen uns nur den Bundestag anzugucken, nicht, dessen Zusammensetzung und nicht die Spur mit der Zusammensetzung der Bevölkerung zu tun hat. Das gilt aber auch für Vereine oder Parteien, kommunistische eingeschlossen. Das wusste schon Aristoteles, der hat gesagt, Wahlen führen zur Oligarchie, nicht zur Demokratie. Und ein interessantes Experiment am lebenden Objekt, ich weiß gar nicht, ob ich das im Buch auch untergebracht habe, war in der Endzeit der Sowjetunion zu beobachten, bei der letzten unionsweiten Wahl zum Kongress der Volksdeputierten, also das, was vorher der oberste Sowjet war. Ne? Da wurde erstmalig die Quotierung nach gesellschaftlichen Gruppen aufgehoben. Nicht? Also es ist ja bekannt, ich denke, in allen sozialistischen Ländern waren die Parlamente nach Quotierung zusammengesetzt. Nicht? Also in der Volkskammer nicht eine Quote für Frauen, für Jugend, Gewerkschaften, Parteien und so etwas. Auf diese Weise wollte man eben eine repräsentative Vertretung in der Volksvertretung haben. Diese Quotierung wurde aufgehoben und was passierte? Der Anteil der Arbeiter und Bauern sank auf über die Hälfte, der Anteil der Frauen auf die Hälfte und die Sieger waren Intellektuelle und mittlere Arbeiter. Deswegen wurde diese Wahl auch so vom Westen erstmalig als halbwegs freie Wahl anerkannt. Ja, eine Lösung dieses Problems wäre Auswahl durch Los. Klingt auf den ersten Moment etwas abenteuerlich, aber es wurde ja in der griechischen Antike schon praktiziert. Nicht? Richter wurden so gewählt, die Bulle, Ratsversammlung der Städte. Also das war ja nun verantwortungsvolle Post. Nicht? Also ja, also das sind so Probleme. Jetzt der Repräsentant, die Repräsentanz, die also man auch bedenken muss. Ja, wir müssen sicherlich neben der Produktion, neben den Produktionsverhältnissen auch die politische Ordnung nicht außer Acht lassen, mitdenken. Diese Fragen, die diskutiert werden müssen, wichtige Fragen. Ich denke, du hast noch mal ein paar Ansätze dazu mitgeliefert. Helmut, hast du noch einen Punkt, der dir noch besonders wichtig ist, der mitgeteilt werden muss? Oder hast du das Gefühl, erstmal die Grundlagen vollständig abgefrühstückt zu haben? Die Frage ist so gestellt, dass ich die natürlich nur relativ beantworten kann, nicht? Also ich bin vieles losgeworden, was mir so auf dem Herzen liegt, nicht? Nur eben halt, um zu bekräftigen, was du vorhin gesagt hast, nicht? Die ganze Chose machen wir ja für ein besseres Leben, nicht? Und wie wir, nicht? Wir haben also jetzt also über sozusagen die Organisierung eines besseren Lebens nach gesprochen, nicht? Aber das eigentliche Leben findet ja nicht so auf dieser nationalweiten Ebene oder was statt, sondern die findet statt im Kiez, nicht? Und der Lebensmittelpunkt einer kommunistischen Gesellschaft, das wird die Kommune sein. Das wollte ich gerne noch unterbringen zum Das Schluss. ist auch ein prima Schlusswort. Helmut, ich danke dir wirklich vielmals für deine Zeit, für deine Arbeit. Ich danke dir für dein Buch und ich hoffe, du arbeitest noch ein bisschen weiter und hilfst unserer kleinen Bewegung weiter mit Inhalt. Ich bedanke mich für die Ehre, da bei euch auftreten zu dürfen. Nicht? Denn naja, klar, es ist natürlich, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, nicht? Und möchte gern noch irgendwie doch möglichst weite Propaganda für den Kommunismus machen. Das tust du. Vielen Dank, Helmut. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ja, tschüss. Tschüss. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.